Nachhall aus ehemals mit Frank und Andreas. So, das war doch mal ein schönes Intro. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts. Ja, war natürlich eine dufte Idee, irgendwann im November zu beschließen, einen Podcast zu machen, der hauptsächlich draußen stattfindet. Naja, also nur draußen ist ja nicht, ne? Man muss ja auch drinnen recherchieren. Ja, das haben wir ja auch fleißigst getan. Und jetzt warten wir noch auf die passende Gelegenheit, mal rauszugehen. Weil wir haben ja uns eins gegenseitig versprochen. Wir wollen nicht frieren und nicht mehr als nötig nass werden. Ja. Und um eins kommen wir natürlich nicht rum. Der dicke alte Mann, der muss wahrscheinlich keuchen, weil irgendwo ist es dann steil. Aber ja, aber das schaffen wir. Das schaffe ich ja auch so normal beim Gehen. Ja, das mit dem Steil könnte bei dieser Ausgabe dann auch tatsächlich sein, weil es geht um einen Steinbruch. Und da wir jetzt nicht in der rheinischen Tiefebene, obwohl da ist das auch so, wenn die dann runtergebuddelt haben, dann ist es auch irgendwann steil. Naja, auf jeden Fall, da wir im Oberbergischen sind, wird es wohl irgendwie steil werden. Ja, und wir sind dann in dem Steinbruch am Hümmelskopf, dem Kohlmeier-Steinbruch. Und der Hümmelskopf, der ist, also der Hümmel ist ein Berg zwischen Weyers, also in der Nähe von Weyershagen, Osberghausen-Wiel. Und der Kopf ist dann eben die Spitze des Berges und das Ganze liegt im Oberbergischen Kreis in der Nähe der Mündung der Wiel in die Agger. Die Wiel ist also so ein Fluss, da kommt auch der Name her von dem Ort. Ja, und die Agger, das ist so ein Ding, was durch Engelskirchen, durchs Aggertal fließt, das hat man dann bestimmt schon mal gehört. Da gibt es auch eine Talsperre. Aggertalsperre. Die Aggertalsperre, ja. Und das ist also Agger kennt man eigentlich. Und wer sie nicht kennt, ja, der ist halt etwas weiter weg vom Schuss. Aber nicht hier im Oberbergischen. Zu dem Steinbruch ist geschichtlich anzumerken, der ist Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb genommen worden. Da traf es sich hervorragend, dass die damals Deutsche Reichsbahn eine Bahnstrecke hier von Köln in Richtung Osten vorangetrieben hat und auch eine Bahnstrecke dann abgezweigt hat in Richtung des Wieltals, die Wieltalbahn. Und so bot es sich an, da unter anderem den Steinbruch an der Stelle zu errichten, wo er jetzt immer noch gut zu sehen ist. Und die Besitzer, die sind bekannt seit 1910. Wer davor in Besitz war, also da fehlen so ungefähr 10, 12 Jahre fehlen da in der Recherche. Das wissen wir nicht genau. Und seit 1910 war es ein Mensch aus dem benachbarten Ort Ründeroth, der Hermann Ingram. Und der hat dann 1921 verkauft an die Karl Kohlmeier GmbH, auch Inhaber geführtes Ding. Und diese GmbH war wiederum, da war wiederum ein Teilhaber, die Eiserfelder Steinwerke. Und die wären aktuell Basalt AG Linz und das ist auch der aktuelle Besitzer dieses Steinbruchs. Also obwohl dieser Steinbruch dann 1966 geschlossen wurde, ist er immer noch in Besitz von jemandem natürlich und das wäre die Basalt AG Linz am Rhein und die war auch damals 1921 schon Teil der Eisenfelder Steinwerke. Also Das hängt seit Jahr und Tag miteinander zusammen. Das Gelände steht heute unter Naturschutz, und zwar seit 2000, und wird gepflegt in Kooperation zwischen dem Besitzer der Linzer Basalt AG und der biologischen Station Oberberg. Vielleicht dazu noch zu sagen, der Steinbruch selbst ist im Jahre 1966 geschlossen worden. Genau. Und dann, seitdem hat sich die Natur da einiges zurückgeholt, halt bis 2000, und ja, dann hat man es halt unter Naturschutz gestellt, und seitdem hat da eigentlich niemand mehr was verloren. Es gibt da nur wenige Wege, die da durchgehen. Man liest ganz gern oder man sieht in diversen Videos, dass da Leute mit Fahrrädern durchbrettern, manchmal so downhill-mäßig. Oh ja. Aber das habe ich auch gesehen. Ja. Aber erlaubt ist es halt nicht. Und ja, man sollte da doch aufpassen, weil es gibt immer noch drakonische Strafen. Also wer meint, dass die ganzen Stacheldrähte, die da drumrum sind, nur aus Verkehrssicherungspflichten bestehen, der könnte vielleicht mal irgendwann eine üble Überraschung erleben. Und wie es einem ergehen kann, ist auch dokumentiert. Wann waren das jetzt noch gleich? Das ist gar nicht so lange her. War das 2018 oder 19, wo da jemand abgestürzt ist, oben von der Abbruchkante 20 Meter in die Tiefe und dann mit Hubschrauber gerettet werden musste? Und das ist natürlich, sag ich mal, aus mehreren Gründen extrem ärgerlich. Zum einen, weil man sich selbst verletzt. Zum anderen, weil das jede Menge Fragen aufwirft. Wie kommt man jetzt dazu, da herabzustürzen? Also wie viele eindeutige Zeichen, dass man da nichts zu suchen hat, hat man tatsächlich ignoriert? Und ich sage mal, so groß kann der Hahn dran gar nicht sein. Ja, also dass man das als Entschuldigung vorbringen kann, ne? Das Problem ist, wenn das jetzt einfach nur so ein Loch an einer Bergflanke wäre. Ja. Und das wäre irgendwie komplett zugewachsen, weil es halt ein Naturschutzgebiet ist. Dann macht da eigentlich keiner was. Mhm. Wenn du da natürlich noch eine richtig große Brecheranlage stehen hast, auch wenn die nicht mehr funktioniert, aber die Gebäude sind halt da und die Verladerampe und das Ganze wie ein mega geil interessanter Lost Place aussieht, ja, und man vielleicht auch die ein oder andere Sprühdose zu viel hat und glaubt, wow, das ist ja mal eine Leinwand für mein Graffiti und ich bin ja so der super Street-Art-Typ, dann könnte das doch attraktiv für den ein oder anderen sein. Oder die ein oder andere, selbstverständlich, ja, weil es sind ja nicht nur Jungs, die da vielleicht ein bisschen verrückt sind. Und den Kick suchen. Ja, und es ist auch ganz interessant am Rande und außerhalb des Skriptes mal erwähnt, wenn man so auf die ein oder andere Wanderkarte guckt, dann sind da auch, sag ich mal, spannende Wege verzeichnet. Die haben zwar auch diese eindeutige Markierung, hier besser nicht lang gehen, aber manchmal sind ja solche Markierungen auch so attraktiv, ne, dass man sich denkt, warum eigentlich nicht? Ja, wenn da steht, hier besser nicht lang gehen, dann könnte es besser sein, das nicht zu tun, aber da steht ja nicht verboten. Also ich glaube, dass das Problem hier in Deutschland ist ja, ich weiß nicht, ob das so eine Erziehungsgeschichte ist oder so, seit was weiß ich wann, und es würde auch zu weit führen, darüber zu philosophieren, aber das merkt man halt auch im Bereich des Geocachings zum Beispiel. Und für Geocacher sind ja auch solche Orte sehr interessant, gegebenenfalls. Also ich weiß nicht, in wie vielen Lost Places, ehemaligen Steinbrüchen oder sonst wo man mal gewesen ist mit dem Hobby. Das mache ich ja irgendwo auch. Da wollte ich jetzt drauf raus. Ne? Wieder abschweifen, Hölzchen, Stöckchen. Nein. Hört dazu. Ja, wo war ich denn? Was wollte ich denn eigentlich? Boah, dieses Corona macht mich fertig. Ging drum, Dinge zu tun, die eigentlich verboten sind. Ja, genau. Dinge zu tun, die verboten sind. Wenn irgendwo nicht explizit steht, dass es verboten ist, gehen in Deutschland meines Erachtens sehr viele Menschen davon aus, ja, dann muss es ja erlaubt sein. Sonst wäre da ja ein Schild, dass es verboten ist. Ja, genau. Und das ist so ein kleiner Trugschluss, denn in Deutschland gibt es auch die Annahme von der Gesetzseite her, wenn ich irgendwo in einem Gesetz was verboten habe, muss ich gegebenenfalls nicht extra noch ein Schild aufstellen. Richtig. So. Und aber das, ja. Wie du schon sagst, wenn nicht dran steht, es ist verboten, dann geht man manchmal davon aus, es ist erlaubt. Dabei, ach. Ja, und vor ja, allen Dingen, wenn dann dran steht, es ist verboten, ja, dann ist es ja der Kick, es trotzdem zu tun. Ne? Also wie man es macht, es ist verkehrt, die werden da immer hingehen. Kannst du vergessen. Ja, genau. Naja, ja. Alte weiße Männer, ne? Was erzählen wir schon? Ne? Wir haben ja keine Ahnung. Du bist ja auch so ein Boomer, ne? So ein Der Zweck dieses Steinbruches, man mag es kaum glauben, ist der industrielle Abbau von, und das ist jetzt das Besondere, Grauwacke. Also ein spezieller Stein, der in seiner Zusammensetzung ja einzigartig ist und deutlich zu unterscheiden von anderen Steinen und sehr gut weiterverarbeitet werden kann dann zu Dingen, die viele von uns kennen. Zum Beispiel die Pflastersteine, die auf der Straße verbaut wurden oder jetzt wieder werden. Blöde Bemerkungen verkneifen, insofern sie nicht aus Indien eingekauft werden. Ja, das Problem, das musst du dir nicht verkneifen. Da habe ich ja in einem anderen Podcast schon drüber gepault, weil Grauwacke ist ein Sandstein und der ist entstanden, weil wir hatten mal hier irgendwann ein devonisches Meer. Und da hat sich dann so einiges so hinsedimentiert und dann war irgendwann das Meer weg und dann faltete sich hier irgendwas auf und plötzlich hatten wir hier Grauwackeberge. Hat ein Weilchen gedauert, aber jetzt sind sie halt da. Auch hier im Ort haben wir das und wir haben hier noch aktive Steinbrüche, in denen das gefördert wird. Und wie ich schon sagte, damals an anderer Stelle in Wipperfürth, da wurde mal der Stadtkern neu gemacht und sollte auch neu gepflastert werden. Und dann hat man Angebote eingeholt. Aber das ist jetzt, ich komme jetzt in den Bereich Hörensagen, weil ich habe da keine Belege für. Also wie das es passiert ist, das ist so. Aber worauf ich raus will, ist, man hat dann bei uns in den Steinbrüchen eine gewisse Qualität von Pflastersteinen angefragt und hat dann Preis bekommen. Das ist halt die Sache, die ich nicht weiß, weil ich habe diese Anfragen nicht gesehen. Das weiß ich nur vom Hörensagen. Und dann hat man irgendwann in Indien auch angefragt, also in diesen Kinderarbeit-Steinbrüchen mutmaßlich. Und da hat man es dann günstiger bekommen, war aber auch eine billigere Qualität, also eine geringere Qualität. Das kann ich aber auch nicht belegen, aber so ähnlich stand es in der Zeitung und man hörte also die ganze Sache so munkeln. Und dann hat man eben das Pflaster aus Indien kommen lassen und man hat auch, glaube ich, wegen der Kinderarbeit da mal den Steinbruch besucht, aber ich denke, wenn man das früh genug in irgendeiner Form anmeldet, dass man diesen Steinbruch besuchen möchte, dann wissen die schon, dann lassen wir heute die Kiddies mal nicht, weil dann, also man konnte dran fühlen, ja. Und seitdem bin ich ein bisschen fratzig auf Wipperfürth und kauft da jetzt nichts mehr ein, weil wegen dem Pflaster. Ja, weil bei uns gehen hier die Steinbrüche kaputt unter Umständen, ne? Und stehen hier vor der Insolvenz und kaufen tut man es dann im Ausland und ich weiß nicht, was das soll. Das sind halt nur ein paar Kilometer, ne? Ja, außer zu Pflastersteinen wird dann die Grauwacke auch zu Schotter verarbeitet. Also so wie man es klassischerweise in Bahngleisen vorfindet. Oder Split, das ist dann so quasi die nächste kleinere Körnung für ja, Splitwege oder manche machen auch ganze Auffahrten damit. Und dann kann das noch weiter, noch kleiner verarbeitet werden bis hin zu Sand. Und vielleicht noch auch ein interessanter Fakt aus einem Buch, das eigentlich über die Wiehltalbahn ist, von Rainer Gries und Herbert Nicke. Im Oberbergischen ist wohl der Quarzanteil in der Grauwacke recht hoch. Das macht auch dann die bessere Qualität aus. Und Ja, das ist natürlich dann Äpfel mit Birnen verglichen, wenn man dann verschiedenes Steingut anbieten lässt. Ne? Eine andere Sache ist auch, was viele also auch nicht wissen. Wir haben zwar hier diese Grauwacke-Steinbrüche, aber hier gibt es auch Granit. Ja. Und Marmor. Granit, Marmor und hier und da auch Kalkstein. Das Problem an der Sache ist halt bei dem Zeug, es ist nicht so super umwelteinflussresistent. Ne? Weil Grauwacke, die neigt auch zu Verwitterungen. Das hat man ja streckenweise auch, ich glaube beim Kölner Dom, die haben auch zum Teil Grauwacke mit verwendet an bestimmten Stellen, aber das kam, glaube ich, aus der Eifel oder ein bisschen weiter. Das ist ja nicht unsere gewesen. Ja, weiß ich aber nicht hundertprozentig. Und nochmal auf den Schotter zu kommen, der handelsübliche Frostschutz, den man, wenn man hier irgendwas betoniert oder unter Pflaster legt, der ist eben auch so ein typischer Schotter, der auch daher kommen kann. Ja, und natürlich die ganz schönen Bruchsteinmauern, die man hier macht, oder die Trockenmauern, das findet man hier in der Gegend also sehr viel, dass aus diesem Steinbruch halt dieser schöne mittelbraune, umbrafarbene, zum Teil sepiafarbene Sandstein dann verwendet wird. Und das sieht halt teilweise sogar sehr schön aus, wenn man so Terrassen im Garten hat, wenn man in Hanglage wohnt oder so. Wer da mal was gucken möchte, der kann am Bergischen Freilichtmuseum in Lindlar mal die Verbindung zwischen dem Lennefetal zum Nordeingang hochfahren, zum Nordparkplatz, und da sieht man einiges in der Richtung. Da hat sich also jemand mit diesen Steinen ausgetobt. Cool. Ja. Ja, ja, das ist halt, wie du schon sagst, hier in der Gegend im Oberbergischen sehr viel als Baustoff verwendet worden. Und man hat so den Eindruck, je dichter man an einem Steinbruch angesiedelt war, umso mehr wurde das verwendet. Also in dem Ort Weiershagen, also mindestens jeder zweite Keller, würde ich sagen. Und jede dritte Einfahrt. Ja, sicher. Also von den alten Häusern, bei den neuen Häusern, da ist es natürlich wieder ganz anders. Ja, wobei man also auch wirklich gucken muss. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Schloss Gimborn hier in der Nähe. Und nicht weit davon weg, also ein paar hundert Meter, gibt es auch einen Steinbruch, einen kleinen. Ich gehe davon aus, es haben hier sehr viele Leute in kleinen privaten Steinbrüchen immer gerne Steine für solche Projekte gemacht. Und in der Nähe eines großen Sandsteinbauwerks findet sich in der Regel auch ein kleiner Steinbruch. Ja, die hatten da nie sehr große, lange Wege gemacht. Ne? Also das kann man sich schon anschauen. Da gibt es ja ohne Ende welche. Diese ja, ganz kleinen Dinger, wie die früher auch angefangen haben. Und wer da Interesse hat, sich das mal anzuschauen, wie das vor den großen industriellen Sachen war, das heißt also die kleinen Steinhauer, 1800 weiß der Geier. Wir haben hier in Lindlar beispielsweise den sogenannten Steinhauerpfad. Es gibt auch einen gleichnamigen, aber nur gleichnamigen, glaube ich, auch in der Nähe des Kohlmeier-Steinbruchs. Aber wir haben hier einen Steinhauerpfad, und da kann man, der geht also hier durch unser Steinbruchgebiet in der Nähe des Großen vorbei, aber auch so in so kleinen Kuhlen, wo die Leute dann immer von Hand noch privat oder in kleineren Gruppen die Sachen geschlagen haben, dann dadurch mit Aufstellern, Schildern, wo die ganze Sache mit Bildern beschrieben ist. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das ganz gut anschauen. Das ist schon interessant. Und da gibt es auch noch zwei Stationen. Das sind so Kurbelstationen, da sind Aufnahmen drauf. Man kurbelt also oder lädt dadurch einen Akku auf, durch dieses Kurbeln mit so einem kleinen Dynamo. Wie in so einer Kurbeltaschenlampe, und dann kann man auf den Knopf drücken und dann kriegt man, was erzählt. Cool. Auch sehr schön. Das hatte ich auch mal in meinem Podcast seinerzeit auch mal besprochen, aber hier passt es natürlich auch sehr gut rein, deswegen verweise ich da gerne noch mal drauf. Wer hier in der Gegend ist, das ist ein schönes Ausflugsziel, aber man sollte sich ganz klar sein, wer hier in einem Steinbruchgelände spazieren geht, auch auf den Wegen und einfach nur mal in die gefallenen Blätter fasst, der wird die Hand voller Zecken haben, weil das ist halt ein Ding. Hier in den Wäldern hat es lange nicht gebrannt, und zwischen und diesen ganzen... es wird auch nicht minus 28 Grad. Genau, und in diesen ganzen Halden, und das sind eben sehr große Bruchsteinhalden, die es hier noch gibt, da haben die Zecken einen idealen Unterschlupf. Deswegen, da sollte man sich entweder schützen oder nachher ordentlich suchen. Aber diesen Steinbruch, den können wir irgendwann also hier bei uns in der Gegend auch mal den aufs Korn nehmen für später mal. Gerne. Aber das soll ja nicht das heutige Thema sein. Genau, es geht um den Kohlmeier-Steinbruch. Und vielleicht zur technischen Ausstattung dieses Steinbruches. Das, was den so besonders gemacht hat damals, war, dass man an diesem Steinbruch die Möglichkeit hatte, alle Verarbeitungsschritte bis hin zur Verladung des fertigen Produkts, also der behauenen Steine, an einem Ort zu haben. Also vom Abbruch über den internen Transport, über das Behauen der Steine, über das Brechen der Steine in der großen Brecheranlage und damit zur Herstellung von Schüttgut verschiedener Körnung. Das war alles an ein und demselben Ort möglich, wurde dann in Silos gelagert und konnte dann abtransportiert werden. Und dementsprechend war auch die technische Ausstattung sehr aufwendig in diesem Steinbruch. Der Abbau erfolgte auf verschiedenen Ebenen, also Sohlen genannt. Links und rechts vom Steinbruch oder eigentlich, um mal in Himmelsrichtung zu sprechen, im Westen und Osten des Steinbruchs waren zwei Bremsberge, später dann Schrägaufzüge zum internen Transport, dann eine große Brecheranlage mit den Silos, dann gab es einen großen Verladebereich mit Gleisanschluss ans öffentliche Bahnnetz, also mit einem Abzweig, aber man konnte an diese Stelle auch mit LKW anfahren, sodass man oder Fuhrwerken, was halt so als Transportmittel da zur Verfügung stand. Also es musste nicht exklusiv auf Bahn verladen werden. Um das zu erreichen, hat man, wenn man jetzt so Bahnwaggons da hatte, die mit einer Seilzuganlage vor die Silos geschoben, dann ersparte man sich auch die Notwendigkeit einer Rangierlok. Und dieses Brechergebäude, was man dort hatte, das erste Brechergebäude wurde 1911 errichtet und klassisch fürs Bergische hätte ich fast gesagt, als Fachwerkbau. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so Steine bricht, dass das, ja, wie soll ich sagen, eventuell auch schon mal mit Funkenflug in Zusammenhang steht. Und so kam dann irgendwann, was kommen musste. Ich glaube, im Bergischen ist jedes Brechergebäude mal mindestens einmal abgebrannt und so auch hier 1927. Und das hat man dann als Ganzbetonbau neu aufgestellt. Und das war für damals, das war echt ein Ding, etwas derart in gegossenem Beton zu machen. Und die haben es echt für die Ewigkeit gebaut. Also diese Gebäude, also der Brechergebäude, das Silogebäude, auch das angrenzende Maschinengebäude sind als Gebäudekomplex immer noch gut erhalten und aus der Distanz auch gut schon zu erkennen, wenn man da am Ort vorbei fährt. Auch von der A4 aus. Also ich habe mich oft gefragt, wenn ich über die A4 gefahren bin, so das Gebäude da, also ich kannte ja den Brecher, der in der Nähe von Wiel steht, ne? Ja. Aber den habe ich immer gesehen, habe ich da verdammt nochmal, wo steht das Ding? Da musst du auch mal irgendwann hinfahren. Alleine so als Geocacher-Blick, ne? So, was kann man da machen? Eventuell, wo ist das genau? Aber ich habe es da nie gemacht, obwohl da mal irgendwann Cache gelegen hatte. Egal, der ist also jetzt auch schon länger archiviert. Ja, aber man sieht es halt auch von der Autobahn und es sieht schon imposant aus. Wobei man jetzt auch sagen muss, 1927, 28, da fing das ja hier in Deutschland an mit sehr viel Beton. Das war so diese Zeit, wo eigentlich ganz Deutschland fast einbetoniert wurde. Dummerweise aus falschen Gründen. Aber das ist jetzt nicht Thema. Aber Beton war damals so der Bauwerkstoff der Zukunft, ne? Und wurde auch sehr genutzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich hab so viel zu diesem Ding gelesen und bin leider nicht mehr so ganz so fit in Quellen gut notieren. Das musste ich mal früher deutlich akribischer nachhalten. Aber in einer Quelle, da stand dann sogar so, dass das dieses Gebäudeensemble dann irgendwie so besonders herausragend war aufgrund seiner kubischen Formen in Anlehnung an, hast du nicht gesehen, weiß ich nicht, Herrn von und zu. Und meinst du hier die Kunst vom Kubismus oder was? Genau. Und das hat einer der Autoren dann auch mal so mit in die Waagschale geschmissen, was so Besonderes an diesem Steinbruch ist. Und wenn es aber eins gibt, was auch sehr besonders ist an diesem Steinbruch, ist, dass der 1928-29 die Kulisse war für die Produktion eines Dokumentarfilms, der für den Schulunterricht konzipiert war. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, den es bei der Kreisbildstelle Oberbergische Kreis immer noch als Zelluloidstreifen gibt. Und irgendwer hat sich irgendwann mal die, sag ich mal, Mühe gemacht und hat den abgefilmt und auf YouTube gestellt. Da ist dieser Film dann auch mal digital archiviert. Warum der Kreis das nicht macht an der Stelle, weiß ich nicht, aber lassen wir es mal so stehen. Und du hast den Film dir angeguckt. Ich habe mir den Film angeguckt, ja, mehrfach. Mhm. Und ich habe mir einfach mal ein paar Notizen gemacht, was in dem Film vorkommt. Und klar kann ich diesen Film jetzt später in den Shownotes verlinken oder hier im Text zu dieser Episode. Mhm. Aber ich kann natürlich auch was dazu erzählen. Und ich versuche jetzt einfach mal, euch Gehörschaft, Hörer, Hörerinnen zu erzählen oder bildlich zu machen in Audio, was dieser Film dann zeigt. Der Film, der ist, wie gesagt, schwarz-weiß. Es ist wie in den alten Filmen immer ganz gerne zwischendurch ein Text, den man selber lesen muss. Mhm. Und das Ganze ist wunderbar unterlegt mit dieser typischen Klimpermusik, die man gerne hatte und die man vielleicht auch aus diesen Charlie Chaplin-Filmen, ja, lassen wir das. Ja, wollte gerade sagen, ja, so wie so ein guter alter Buster Keaton. Ja, genau. So ein das voll elektrische Haus. Ja, der Kohlmeier-Steinbruch. Sie schreiben, also da sind zum Teil ein paar Originalzitate, die ich dann abgelesen habe. Von besonders edler Beschaffenheit ist die Grauwacke im Oberbergischen, wo sie im Kreise Gummersbach, Regierungsbezirk Köln, im Agger, Becke und Wieltal ihre größte Ausdehnung besitzt. Die Älteren hier aus der Gegend erinnern sich, früher hatte man das immer gerne gemacht. Man schrieb dann zum Beispiel 52, also Lindler hatte früher eine Postleitzahl, die war noch vierstellig. Mhm. Und dann hieß das 5253 Lindler, Bezirk Köln. Das schrieb man immer irgendwie dabei auf Briefe, damit man ungefähr wusste, wo man das in diesem Land hier einordnen konnte. Um euch den Steinbruch ein bisschen plastisch zu machen, im Norden ist ein Berg und im Süden ist die Wiel, also ein Fluss, der ein Stückchen weiter in die Agger mündet. Wie heißt das da? Wielmünden. Wielmünden, ne? Genau. Kommt wohl von der Wielmündung, wer hätte es gedacht? Ja. Südwestlich verläuft die Wiel und an deren Nordufer eine Bahntrasse. Nördlich dieser Bahntrasse befindet sich die Verlademauer mit Silos und einem Brecher, nämlich dem Brechergebäude, von dem der Frank eben erzählt hat. Und von dort erstrecken sich in Nordostrichtung drei Abbausohlen und parallel dazu weiter nördlich die Ebenheiten, auf denen die Kipperbuden stehen. Zu den Kipperbuden komme ich gleich noch. Die von Frank erwähnten Brems- und Aufzugsbahnen verbinden sowohl die Ebenheiten als auch die Abbausohlen. Und von denen gibt es zwei. Die erste führt an der nordwestlichen Bergseite von der dritten über die zweite und erste Ebenheit zur Verladerampe runter und die zweite verbindet an der Südseite in West-Ost-Richtung die zweite mit der ersten Abbauebene und den daran angeschlossenen Kipperbuden. Jetzt stellt euch die Frage, was ist eine Brems- und Aufzugsbahn? Mhm. Viele kennen das auch unter dem Namen Bremsberg. Es handelt sich um eine schiefe Ebene, auf der oftmals zwei parallel laufende Gleise, in der Regel Schmalspur, angelegt werden. Oben oder unten befindet sich eine Seiltrommel mit einem Bremsgestänge. Das kann ein- oder zweiseilig ausgeführt sein. Das heißt, wenn ich zwei komplett durchlaufende Gleise habe, dann kann ich entweder die eine Seite an ein Drahtseil hängen und die andere an ein anderes und die beiden gegenläufig laufen lassen. Das heißt, wenn ich die Trommel in eine Richtung drehe, spult die eine Seite ab und die andere rollt auf oder umgekehrt. Oder ich mache das Ganze über eine Umlenkspule. Das heißt, wenn ich an dem Seil ziehe, dann fährt halt die eine rauf und die andere runter, wenn ich das halt nur mit einer Trommel habe. Und an diesen Seilen sind Loren befestigt. Zum Beispiel in diesem Steinbruch eine links, eine rechts. Wenn die eine der einen Seite unten ist, ist die andere eben, wie erklärt, auf der anderen Seite oben. Wird dann die Lore oben befüllt, ist sie schwerer als die entladene, die unten ist, und läuft den Berg runter, wenn man oben die Bremse löst. Und dabei zieht sie halt die leere Lore wieder hoch. Ich denke, soweit habt ihr das verstanden. Alternativ gibt es auch Einstreckenbahnen, bei denen ein Gegengewicht mit einer größeren Masse als der angehängten leeren Lore im Fundament des Gleisbetts oder neben dem Gleisbett läuft. Das zieht eine leere Lore nach oben, weil dieses Gegengewicht halt schwerer ist, wird aber im Gegenzug hochgezogen, wenn eine volle Lore runterfährt. In diesem Steinbruch allerdings kam auch ein Plateauwagen zum Einsatz, der auf dem Gleis des Bremsbergs fährt. Das heißt, das ist eine Art Wagen mit einem Plateau drauf. Und dieser Bremsberg ist ja, wie erwähnt, schon eine schiefe Ebene. Das heißt, der Wagen läuft schräg, entweder den Berg runter oder rauf. Aber das Plateau ist darauf so aufgebaut, dass es in der Ebene waagerecht steht. Und auf dieses Plateau sind 90 Grad versetzt zwei Gleisstücke parallel zueinander befestigt. Das heißt, diese beiden Gleise stehen in 90 Grad Winkel zu dem Gleis, auf dem der Plateauwagen hoch und runter fährt. Wenn sich jetzt dieser Wagen von der Bremsbahn an einer Verladestation befindet, enden die Gleise der Kipperebene direkt vor den Gleisstücken des Plateaus von dem Wagen. Und auf diese Weise konnten zwei Loren nebeneinander auf diesen Bremswagen geschoben und zu einer anderen Station verfahren werden. Die Geschwindigkeit, wie schnell sie jetzt den Berg runterfahren oder eben leer wieder rauf, wird vom Bremser mittels des Bremsgestänges an der Bremstrommel gesteuert. Das kann man in dem Film recht schön sehen, so in kurzen Clips. Aber ich hoffe, ich habe mich da irgendwie verständlich ausgedrückt. Was meinst du, Frank? Ja, ich fand schon. Ich habe den Film ja auch gesehen und ja, genauso kann man es beschreiben. Was ich ja noch interessant fand, das wusste ich, oder das hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wie die Geschwindigkeit steuern, was du eben erzählt hast, nämlich über die Bremse halt. Das war bei mir eine Frage, die noch so offen da lag, wie die das gemacht haben. Soweit ich das weiß, musstest du, also da war der Bremser und der hat das Ding, ähnlich wie bei so einer Bremse an einem LKW, der musste die aktiv öffnen. Wenn der jetzt aufgrund eines Herzinfarkts runtergefallen ist, dann machte die automatisch zu und das Ding blieb stehen. Also es war nicht so, wenn dem Bremser was passiert, dass das Ding dann ungebremst runterknallt und dann unten die ganzen Leute erschlägt. Oder wenn das dann in den vielleicht vor so einem Gleisende, so ein Gleisbock fährt oder so. Ne? Das war so die Geschichte mit dem Bremsberg. Dann zeigt der Film den Abbau. Früher wurde im Bergbau noch mittels Schwarzpulvers gesprengt. Heute macht man das mit anderen Materialien, also nicht unbedingt mehr mit Schwarzpulver. Und früher war es halt auch noch richtig laut. Ich kannte das noch hier als Kind, wenn wir irgendwo im Ort gespielt haben, irgendwann, ich glaube, das habe ich auch in der Nullnummer erzählt, ne? Irgendwann gab es einen großen Knall, die Fenster klapperten wie wild. Und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder die haben im gegenüberliegenden Steinbruch gesprengt oder es kamen zwei Phantomjäger rüber und es war die Überschallschleppe. Ne? Also es gab nur diese beiden Möglichkeiten. Also es wurde früher im Bergbau mit diesem Schwarzpulver gesprengt und dazu brauchte man erstmal ein Bohrloch. Das Bohrloch bohrte man mit einer Pressluft-Schnellbohrmaschine und so ein Bohrloch konnte bis zu 8 Meter tief sein. Dann hat man in dieses Bohrloch mehrere kleine Ladungen reingepackt und die dann gezündet, sodass am Ende des Bohrlochs, also im Berg drin, sich so ein Kessel ausgebildet hat. Und von diesem Kessel führten dann auch Risse durch diesen Sprengdruck in das umliegende Gestein. Das heißt also, es wurde da ziemlich porös, bevor man die Hauptladung mit bis zu 10 Zentnern eingefüllt hat, um die dann zur Explosion zu bringen. Ich meine, 10 Zentner, wer weiß, was ein Zentner ist. Zentner sind 50 Kilo, ne? Ein Zentner sind 50 Kilo. So, das heißt, ja. 10 Zentner sind dann 500 Kilo Schwarzpulver, die dann in dieses Halbe Loch Tonne. Gepackt wurden, um da mal richtig Dampf zu geben. Um das Zeug da reinzubekommen, hat man dann ein Rohr mit oben angeschweißtem Trichter in dieses Bohrloch gepackt und hat oben Schwarzpulvergranulat reingeschüttet. Und so wie ich das im Film auf der Hand eines Sprengmeisters sehen konnte, waren diese Körnungen so von einigen Millimetern bis zu einem Zentimeter groß. Also es war kein richtiges Pulver, sondern es war eher so eine Art Granulat, kann man sagen. Danach kam dieses Rohr mit dem Trichter wieder raus und eine Sprengkapsel mit einer elektrischen Leitung rein. Und die hat man eingebracht, indem man an irgendeine Stange vorne diese Sprengkapsel gemacht hat und die dann durch dieses Loch abgesenkt hat bis runter auf das Pulver. Wenn das soweit fertig war, hat man eine Verkabelung gemacht und dann gab es mehrere Hornsignale vom Sprengmeister. Der hat dann in so eine Blasetröte geblasen, ich denke mal so 2-3 Mal nacheinander, damit die Leute, die noch im Steinbruch waren, wussten, okay, jetzt bläst er, jetzt gehen wir besser mal weg, weil gleich knallt's. Und dann wurde die ganze Sache gezündet. Und zwar mittels Elektrozündung und einer sogenannten Zündmaschine. Und in dem Fall scheint es eine Federspeicher-Generator-Zündmaschine zu sein oder gewesen zu sein, vielmehr. Das ist so ein viereckiger Bakelitklotz, so, ich denke mal, 10x10 cm von der Fläche her und so 20-25 cm lang. Und da drin, da war so eine Art Dynamo und den konnte man über so einen Handgriff aufziehen, das heißt so eine Feder spannen und sichern. Und nachher bewegte man diesen Griff einfach nochmal, also den konnte man noch abziehen, bewegte man den nochmal. Und durch diese Drehung wurde es dann innen entsichert. Die Feder ließ den Dynamo schnell laufen. Also quasi die gespeicherte Kraft wurde über ein Getriebe auf diesen Generator übertragen und der hat dann einen ausreichenden Zündimpuls gebracht, dass der dann im Endeffekt die Ladung über diese Sprengkapsel zündete. So, dann gab es einen großen Knall. Die Wand, also war ja meistens an dieser Steilwand, wo gesprengt wurde. Ja, dann gab es dann so einen kleinen Steinrutsch und dann hatte man die ganzen Teile dann da liegen. Von kleinem Schotter zum Teil bis zum Sand runter und halt richtig großen Brocken, die selbstverständlich weiter zerkleinert werden mussten. Und diesen Job übernahmen sogenannte Stößer. Die haben bei den großen Klötzen mit dem Presslufthammer ein Keilloch erzeugt. Dazu bohrten die das Ding an und bewegten dabei die Maschine aber so ein bisschen vor, zurück, links, rechts, damit man dann ein ausreichendes Loch hatte, um einen Keil hineinzustecken. Und diesen Keil schlug man dann mit dem Vorschlaghammer ein, bis der Stein von dieser Stelle aus gerissen ist. Und so machte man den halt kleiner und wenn die Teile klein genug waren, um sie an die sogenannten Kipper zu übergeben, dann kamen die auf eine Lore und in dieser Ebene, von der wir gesprochen haben, die neben dem Steinbruch waren, also man muss sich vorstellen, dass in diesem Steinbruch überall Gleise lagen, dann wurde dann von dieser Sohle, auf dem man diese Steine halt gewonnen hatte, die Sachen auf eine Ebene geschoben, wo die ganzen Kipperbuden standen. Und diese Kipperbuden kann man sich in etwa so vorstellen. Man nimmt Bretter, macht aus diesen Brettern so vom Boden schräg nach oben so eine Art Wand und neigt die und macht das Ganze von anderen auch. Und dann hat man irgendwann so ein zweiseitiges Bretterzelt, also quasi wie so ein Dachgiebel ohne Giebelseiten. Und da saßen die Jungs dann drunter mit ihrem Hammer und kloppten die Steine in die Größe, in die man die haben musste. Und wenn man sich das mal angeschaut hat, so ein Grauwackestein, das ist ja quasi so eine Art Sediment. Das heißt, er ist in Schichten aufgebaut und der platzt in der Regel auch in Schichten. Und die Jungs, die waren halt richtig gut dran, sich den Stein anzugucken und zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier kloppe, dann reißt er ganz genau so. Und so haben die dann die Steine in die richtige Größe geschlagen, noch ein bisschen die Kanten gebrochen. Und das ging bei denen rapklapp. Und sie hatten dann Pflastersteine in der gewünschten Größe. Ne? Weil die gab es halt von, weiß ich nicht, 8x8 bis 20x20 oder keine Ahnung. Ne? Wie man es eben braucht, den unterschiedlichen Qualitäten. Genau. So, also da waren auf dieser Ebene überall diese Bretterbuden, diese Kipperbuden. Und überall saßen da die Jungs davor oder daneben und kloppten da die Steine. Und an diesen Kipperbuden fuhr die Kleinbahntrasse lang. Also auch da waren wieder überall Gleise, Weichen, damit man mit den Loren zu den einzelnen Buden konnte. Und dort hat man dann von Hand die Steine aufgeladen und konnte dann die Dinger weiterbringen bis zur Bremsbahn oder dem Bremsberg der Aufzugsbahn. Wenn also jetzt Material gebraucht wurde, schoben zwei Arbeiter so eine Kipplore vorbei und kippten entweder den Kippern die Steine so vor die Hütte oder eben man lud die Dinger auf. Wenn man eine größere Anzahl Loren hatte, wurden die auch zuweilen von kleinen Dieselloks gezogen. Das kann man in dem Film auch ganz gut sehen. Die fertigen Steine wurden sortenrein zur Verfügung gehalten und die notwendige Druckluft für die Presslufthämmer, die zum Bohren verwendet wurde oder eben auch für die Keillöcher, die wurden von einem Kompressor erzeugt. Der stand im sogenannten Maschinenhaus und damals wurde der noch von einem Elektromotor angetrieben, aber nicht direkt, sondern mittels eines richtig breiten Riemens. Und dieser Kompressor hatte dann eine große Schwungscheibe, über den der lief. Das sah so ein bisschen aus wie diese kleinen Dampfmaschinen, die man von einer bestimmten Firma halt kennt, die man noch so für Kinder kaufen kann. Ja, spannend, ne? Total. Und wie wollte ich das jetzt sagen? Also Elektrizität war ja im Gegensatz zu heute nicht so verfügbar. Und von daher war das schon auch, sag ich mal, so eine Errungenschaft der damaligen Technik, dass man hier im Oberbergischen auch Elektrizität selber herstellen konnte, nämlich durch die Wasserkraft ganz häufig. Und somit so einem Steinbruch, der enorme Mengen an Elektrizität brauchte für den Elektromotor unter anderem, ja. Aber auch um da kommen wir noch eventuell zu, die Siebtrommeln, wo die Steine ausgesiebt wurden und sowas. Das brauchte ja alles Elektrizität. Und das war schon damals echt ein Ding. Dieser Steinbruch war Großabnehmer von Strom dort am Ort. Da war natürlich praktisch, dass in Ostberghausen die Agger gestaut wurde, also der andere Fluss, um dort Strom herzustellen. Man muss sich das halt so vorstellen, in der Regel, wenn man Elektromotoren hatte, ganz früher war es halt so, dass man einen Elektromotor hatte und dieser Elektromotor trieb dann eine Welle an und diese Welle, die ging, wenn man Produktionshallen mit Maschinen hatte, komplett durch die ganze Halle und von dieser Welle aus gingen dann diese breiten Antriebsriemen jeweils bis zu jeder Maschine. Und man muss sich nicht vorstellen, dass die irgendwie mit Einhausungen geschützt war, ne? Also wer mit der Hand zwischen den Riemen und der Riemenscheibe oder so einer großen Schwungscheibe kam, der hatte dann schon mal die Hand flach oder den Arm ab. Da gab es sehr viele Unfälle. Durch die Transmissionen, die war schon ganz hoch. Genau. Das waren ja ganz breite Lederriemen häufig, ne? Ja. Und ja. Und die gingen auch nicht runter, weil man hat die Schwungscheiben, entweder es war so eine typische Scheibe, die man, wie man das jetzt kennt, von Keilriemen. Das hatte man eigentlich so nicht, sondern man hatte ballige Schwungscheiben und dadurch weil die ein bisschen ballig waren, zentrierte sich dieser Lederriemen immer wunderbar mittig drauf. Ja. Weil da eben der größte Durchmesser war in der Mitte. Ja, und du hast es schon angesprochen, Siebtrommeln. Die Siebtrommeln waren einem Steinbrecher angeschlossen und man muss ja den ganzen Abraum, den man hat und den man jetzt für die Pflastersteine in bestimmten Sorten nicht verwenden konnte, sondern den man jetzt für Split oder für Sand haben musste, den musste man zum größten Teil ja zerkleinern. Und das Ganze passierte über einen Steinbrecher. Also Material, das von der Sprengung oder durch die Sprengung gewonnen wurde und nicht anderweitig Verwendung fand, wurde als sogenannte Krotzen, wie Kotzen nur mit R, in den Steinbrecher gefüllt und zu Schotter, Split und Sand in verschiedenen Körnungen weiterverarbeitet. Das heißt, dieser Steinbrecher, den muss man sich in etwa so vorstellen, man hat eine Rutsche, oben an dieser Rutsche, da endet ein Gleis oder geht ein Gleis dran vorbei und dann kommt man mit so einer Lore, einer Kipplore vorbei und kippt die ab auf diese Rutsche und diese Rutsche führt das Material dem Steinbrecher zu. Diese Krotzen wurden in einem ersten Schritt also von einem schweren Backenbrecher zerkleinert. Der befindet sich am Ende der eben genannten Rutsche und auf der einen Seite ist eine feste Backe und auf der anderen Seite ist eine bewegliche. Und diese bewegliche Backe wurde durch einen Exzenter immer wieder in die Richtung der anderen gedrückt. Fährt dann zurück, wird wieder vorgedrückt. Fährt zurück, wird wieder vorgedrückt. Rasend schnell. Und die Steine rutschen, weil es halt runtergeht über die Rampe, runter zwischen diese Backen, bekommen jedes Mal einen Schlag, dann fährt er zurück, die rutschen ein Stück tiefer, weil der Abstand zwischen den Backen nach unten enger wird, wie quasi in einen Trichter, der sich bewegt. Und dann quetscht er mehr. Und wenn das Minimum erreicht ist, fallen sie durch und gelangen in eine rotierende Trommel, deren Außenhülle aus Lochblechen unterschiedlicher Durchmesser besteht. Von fein nach grob. Und nicht andersrum, weil sonst wird ja alles direkt am ersten Sieb rausfallen. Ja, klar. So. Dort werden die also vorgesiebt. Und dann fällt das Material durch Splitsieber auf einen sogenannten Blindmantel und von dort auf das Sandsieb. Und der Sand, der dann unten runterfällt, der wird stetig von einem Becherwerk zur Verladung hin hochgezogen. Also wie so ein Kreislauf quasi, ne? Das, ja. Dass man dann oben wieder einfüllt, was man unten absammelt. Es gibt vielleicht Leute, die haben sich schon mal bei D-Max die Goldgewinnung hier in diesen Goldminen angeguckt, also oberflächlich. Und da ist ein so ein Crack, der hat so eine alte Schürfmaschine, die hat auch so ein großes Becherwerk mal wieder restauriert. Man kann sich das aber für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, ungefähr so vorstellen. Man hat eine breite Kette wie eine überdimensionale Fahrrad- oder Motorradkette. Und auf der Außenseite kommen in gleichmäßigen Abständen Becher dran. Und jetzt fährt diese Kette über Zahnräder, ne, immer rund. Und die Becher, weil die ja außen sind, die gehen dann immer unten durch den Sand. Und wenn genug Sand da ist, dann nehmen sie ihn halt mit nach oben. Den mit. Ne? So, ja. Das ist so eine stetig Fördergeschichte. Und oben, wenn sie dann um die Kante kommen, dann kippen sie das quasi aus dem Becher raus auf ein anderes Förder und von da geht das dann weiter. Der Split fällt hingegen auf ein Transportband und wird zu einer weiteren Trommel gefördert, wo er in feinere Qualitäten 5 bis 35 mm gesiebt wird. Von dort fällt er durch Rohre in die jeweiligen Split-Silos, aus denen er später direkt in die Waggons der Bahn abgelassen werden kann. Wenn diese Silos voll waren, das kann halt passieren, ne? Kommt die Bahn, kommt nicht, kennt man ja. Und zack, ist der Silo voll, wurden die Überkapazitäten mittels der Aufzugbahnen in dieser Plateau-Variante, wie wir eben schon sagten, also Plateau, zwei Loren drauf, zu besonderen Lagerplätzen gefahren. Das heißt, es kamen die Steine nicht runter von oben, sondern jetzt der jeweilige Split rauf und dann bis zu dem großen Haufen, wo dann der 5 mm Split oder der 30 mm Split war. Ja, Platz so. Hatte man ja. Was ist jetzt noch übrig geblieben? Im Brecher der sogenannte Kleinschlag, das heißt der Schotter. Und der ist in dieser Siebtrommel, über die ich eben gesprochen habe, die hat also drei Felder, also drei unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Sieben. So, der Kleinschlag, der ist also jetzt noch da und der wird in den Feldern 2 und 3, geht also von Feld 1 bis 3, Feld 1 haben wir eben besprochen, da kommt der Sand und das alles raus, auf Körnung von 3 bis 6 Zentimeter ausgesiebt. Und der gelangt dann über ein weiteres Transportband in ein Silo von ungefähr 600 Tonnen Fassungsvermögen. Alles, was jetzt größer ist, weil man kann sich ja vorstellen, vielleicht ist da jetzt mal ein größerer Klotz drin, der irgendwie vielleicht flach durch den Backenbrecher gerutscht ist, aber jetzt, weil er halt flach, aber breit ist, nicht durch irgendeins dieser Siebe gepasst hat. Der fällt hinten raus, aus der Siebtrommel, in einen Überlaufsilo und wird auch da wieder mit einem Becherwerk hochgezogen und zur erneuten Zerkleinerung in den Steinbrecher gepackt. Das heißt, der läuft einfach nochmal durch. Mit der Hoffnung, dass er dieses Mal, wenn er durch den Backenbrecher geht, richtig reinfällt. Richtig reinfällt und dann kaputt geht. Ja, schon ausgebufft, ne? Ja, richtig ausgebufft. Also wirklich. Und wir sprechen von 1910. Ja, jetzt haben wir also diese Steinerzeugnisse alle fertig, ne? Also wir haben den Sand, wir haben den Split, wir haben den Kleinschlag, also Schotter. Und wir haben die schönen großen Pflastersteine in verschiedenen Varianten. Und die konnten jetzt über die Verladerampe und die Silos direkt in die Waggons der Reichsbahn verladen werden. Dazu gab es interessanterweise, und da hast du schon drauf angesprochen, eine elektrisch betriebene Rangieranlage am Eisenbahnanschluss. Da liefen seitlich neben den Gleisen elektrisch angetriebene Drahtseile an diesem Gleis vorbei. Da hat man dann mit so einem Handteil einen Wagen dran geklöppelt. Denke mal, da ist dann so ein Drahtseil mit so einem Handding. Und dieses Handding, das sieht aus wie so ein Handbremshebel, den klinkt man dann einfach in dieses umlaufende Drahtseil ein und dann zog dieses Drahtseil den Wagen mit. Da geht also der Arbeiter mit diesem Handbremshebel, einfach so neben diesem Drahtseil lang am Gleis vorbei und so kurz hinter ihm läuft dann dieser Wagen. Und in dem Moment, in dem er dieses Ding loslässt, rutscht das Antriebsseil dann durch und der Wagen bleibt stehen. An der Stelle, wo eben verladen werden soll. Und diese Wagen stehen also jetzt an der entsprechenden Füllstation an der Verlademauer und dort wurde überschütten, die wurden runtergekurbelt in Richtung des Wagens und die gewünschte Qualität wurde dann entweder aus entsprechenden Kipploren abgekippt in diese Schütten oder direkt aus den Silos abgelassen. Auf diese Weise konnte in einer Stunde ein Zug mit 500 bis 600 Tonnen beladen werden, aber den holte dann eine Dampflok ab. Ja. Die Quelle für diese ganze Geschichte, und damit endet auch der Film, oder war der sogenannte Kinomat-Film Elberfeld bei der, oder die Firma hieß Kinomat-Film Elberfeld bei der Firma Grauwackenbrüche Karl Kohlmeier GmbH im Steinbruchwerk Hömelskopf im Wieltal bei Osberghausen 1928-29. So, habe fertig. Den Film. Das ist so ein fantastisches Dokument, dieser Film. Also, wie gesagt, ich habe ihn mir auch angeguckt und ich bin echt begeistert. Auch deshalb, weil, wenn man schon mal da in der Nähe dieses Steinbruchs war und dann sieht, was die da so benutzt haben und auch wie die Gebäude damals da standen und auch noch ein paar Gebäude mehr wieder heute zu sehen sind, dann ist das schon echt total verlockend, dann da nochmal hinzugehen und zu schauen, was davon kann man denn noch zumindest in Ansätzen wiederfinden. Ne? Alles natürlich unter der Maßgabe, dass das ein geschütztes Gebiet ist, also so überall hinein und entlanglaufen geht da nicht. Aber ich bin total sicher, wir werden da einiges noch finden von dem, was man da in dem Film sieht. Und da wird es natürlich auch wieder eine Kunst sein, das mit Worten bestmöglich zu beschreiben, was wir dann da vorfinden, in welchem Zustand das ist, wie gut das noch erkennbar ist, wie nah man auch noch drankommen, ich sage das mal ganz bewusst, darf, können kann man ja viel, auch mit technischen Hilfsmitteln, aber das ist ja alles nicht unbedingt möglich. Und von daher, ich stelle mir das total spannend vor, dann da nochmal unter dem, was wir jetzt wissen, dann nochmal hinzugehen, um auch vielleicht herauszufinden, das, was wir da jetzt sehen, wozu war das Nutze? Ja. Und vielleicht auch, was ist von dieser Infrastruktur? Du hast ja erzählt, da lagen voll viele Gleise rum. Ja. Was ist davon noch zu sehen oder zu erkennen? Auch diese Bremsberge oder die Lorenbahn, was kann man davon noch erahnen vielleicht und in welchem Zustand ist das? Gibt es vielleicht noch irgendein Fahrzeug, das vergessen wurde oder das keiner abgeholt hat? Ne? Und wie frei zugänglich ist das? Ist das alles? Also das denke ich mal, auch das Gelände insgesamt. Ich weiß nicht, ob man so eine Hütte noch finden kann. Die waren wahrscheinlich aus Holz. Also, das wird verrottet sein, schätze ich mal. Seit 66. Ja, stell dir vor, du machst einfach unten einen Balken, oben einen Balken, nagelst da ein paar Bretter drauf, also nebeneinander, ne? So und das beidseitig, ja, also ich denke, das ist vermockt. Also da von den Kipperbuden siehst du nichts mehr. Das Hauptgebäude ist halt noch da, also dieser Steinbrecher, das Maschinenhaus und das alles, weil dieser Beton, der ist unkaputtbar, wird vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass das, dass da vielleicht auch Stahl drin ist, also Bewehrung, aber dann ist an der einen oder anderen Ecke was abgeplatzt, aber grundsätzlich dürfte das noch da sein und das auch noch in einem relativ guten Zustand. Auch die Mauer, an der kann man ja vorbei. Also die Verlademauer, die gibt es mit Sicherheit auch noch. Mhm. Ich kenne das ja ähnlich von dem sogenannten Felsental hier zwischen Engelskirchen und Marienheide. Auch da hat es Steinbrüche gegeben, eine Kleinbahn, eine Brecheranlage. Die Brecheranlage ist aber noch aus Bruchstein gebaut. Aber das Ganze ist jetzt auch, das Ganze ist aber jetzt auch ein Naturschutzgebiet und da darf man überhaupt nicht rein, weil da wird sogar die Jagd und die Fischerei als problematisch angesehen. Okay. Wie das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Aber auch entlang der Straße gibt es dann auch noch Verladewände oder so. Und auch die sind sehr gut erhalten und das muss aus der ähnlichen Zeit gewesen sein. Also insofern, denke ich, wird sich da einiges finden lassen. Gerne hat man auch die Gleise später verwendet von der Kleinbahn, um irgendwelche Befestigungen zu machen oder Zäune zu bauen. Mhm. An verschiedenen Steinbrüchen hier in der Gegend findet man dann öfter diese Gleise in den Boden reingekloppt und da hat man dann den Stacheldraht angebunden oder genau, durchgeführt, den man dann zur Sicherung des Steinbruchs wegen der Verkehrssicherungspflicht gezogen hat. Also das Ja, das wäre natürlich auch interessant, dass wir darüber berichten, was ist bei der Betretung nochmal zu beachten dieses Geländes, auch falls jemand sich, sag ich mal, angesprochen fühlt, da selber auch nochmal gucken zu gehen, vielleicht wenn er hier aus der Gegend kommt und dass wir auch erzählen, welche Gefahrenpunkte wir dort wahrnehmen, die es dort gibt und auch ob auf, ja, manche Teile sind ja, oder das Gelände ist ja besonders geschützt, ob da auch nochmal besonders irgendwie drauf hingewiesen wird. Das können wir, glaube ich, auch mal mit reinnehmen als Aufgabe, das wahrzunehmen und auch zu beschreiben und natürlich auch zu befolgen. Das versteht sich ja von selbst, wenn wir da drin rumlaufen. Das ist ja völlig klar. Ja, also es ist, wie ich schon sagte, es befand sich vor Jahren in diesem Steinbruch beziehungsweise drumherum. Es war damals schon ein Naturschutzgebiet. Gab es einen Geocache und ich habe mir das mal angeschaut und da sind auch Fotos hinterlegt worden. Also damals war irgendwo noch eine Lore findbar und so ein paar andere Geschichten. Wir können ja gucken, ob wir es halt sehen. Oder ob wir es jetzt noch finden können. Ich habe da jetzt keine genauen Koordinaten zu, weil der Cache ist archiviert. Und ich hatte ihn damals nicht selber gesucht, aber naja, es kann ja nicht so schwer sein. Ne? ja, außer bergauf. Also da ist ein bisschen Steigung. Drei Ebenen. Meine Fresse, da werde ich aber keuchen. Wenn wir es dann bis oben rauf schaffen und nicht schon ehrfürchtig unten an der Sohle null stehen bleiben und sagen, wow. Ja, also doch. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen und mit vielen Pausen komme ich auch bis oben hin. Das traue ich mir zu. Das traue ich auch dir. Ich muss ja auch gucken. Wir können ja viele Pausen machen. So auf jeder Sohle machen wir erstmal so ein kleines Picknick und lassen die Blicke schweifen. Das ist doch was. Wieder das Picknick, Blickgeschwein. Genau, Fotohandy und dann nehmen wir vielleicht unsere Holden mit und dann können die uns bewirten. Dann ist das wie so ein richtiges Picknick. Nicht? Nein, jetzt, ich glaube, es wird albern. Ich glaube, das schneide ich raus, oder? Nein, doch, vielleicht. Ach, Quatsch. Ja. Wir werden sehen. Schön, wir werden sehen. Ja. Dann denke ich, war es das für heute oder hast du zu dem Steinbruch direkt jetzt noch was? Ich habe jetzt so zu dem Steinbruch direkt nichts mehr. Freue mich riesig auf den Ausflug dorthin und wir beiden müssen darauf jetzt noch warten, während alle anderen das jetzt gleich im Anschluss hören können. Genau, jetzt kommt gleich irgendwie was, irgend so ein Trenner, ne? So ein akustischer, so mal gucken. Irgendwas, ich werde schon irgendwas Lustiges finden, was ich da reinschneiden kann, so ein Fring und dann zack, ist das so, ja. Ja, toll. Ja, cool. Ja. Dann, ich bedanke mich für das Gespräch. Nein. Ditto. Ditto darfst du nicht sagen. Ditto hat ja der Klaus, ne? Um hier mal so ein bisschen. Ach so, ist das sein? Ja, Dings. Nee, der hat sich doch diesen Ditto. Auch ein passender Name Looper. Für den Looper, ne? Na, Looper. Ja. Ja, interessant ist, es gab früher auch mal von Ditto so Bandmaschinen, die man an den Rechner packen konnte, um Sicherungen zu machen. Von der Firma Ditto. Also ich weiß nicht, ob es dieselbe ist. Ist ja auch egal, aber nee, weil der Klaus, ne? Also, wir können ja hier mal ein bisschen abschweifen jetzt an diesem Punkt, oder ich schneide das nachher weg. Aber der Klaus, der macht jetzt ja doch wieder Podcast, ne? Theoretisch. So insgeheim. So insgeheim. Insgeheim. Insgeheim, ja. So kurz dazwischen geblubbert, insgeheim. Ja, ja, das ist hier also quasi das Easter Egg dieses Podcasts. Der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin oder umgekehrt werden das klausige Geblubber mit Sicherheit finden. Ja, was haben wir denn? Inaktivitätsstatus gelöscht, das ist fein. Das ist schon mal schön. Es ist Sonntag, der 29.01.2023 und wir sind nicht zu Hause. Wir lavalieren nicht, wir schrittieren nicht. Nein, wir sind heute anderweitig unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächste Eigenproduktion machen soll, ohne das sonntägliche Schrittieren. Aber ab und zu muss man ja Prioritäten setzen. Heute sind wir ehemals unterwegs, nachhallig. Und ja, den Rest muss euch der Frank erzählen. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, wo sind wir? Wir sind im Ort Weihershagen. Also da haben wir ja schon mal was zu gesagt, wo Weihershagen ungefähr liegt. Aber in Weihershagen gibt es ja nichts mehr, was man irgendwie mit Weihershagen verbindet. Außer die Wiehltalbrücke, unter der wir gleich herlatschen werden. Und Straßenverkehr. Und dieser Kreuzung, wo es abzweigt auf die Bundesautobahn 4. Ansonsten gibt es hier nichts. Aber hier gibt es einen schönen Weg zum Kohlmeiersteinbruch hin. Und den gehen wir jetzt mal. An der Wiehl vorbei. Zur rechten Hand plätschert die Wiehl. Zur linken Hand fährt ein Fahrzeug aus Schweden an uns vorbei. Die stand ja hoch, als hier das ein paar Tage geregnet hat. 1 Meter über normal. Ah. Das war echt. Ja gut, die ist ja hier. Die ist ja hier auch mit Bruchsteinen eingehaust. Ja, die kann ja nicht weg, ne? Genau. Links und rechts. Ja, der, sag ich mal, der Zuweg oder der Anmarsch oder wie sagt man das? Der Hinweg zum Steinbruch, das wird jetzt so ungefähr 1 Kilometer sein. Ja, das ist ja nicht viel. Das ist mal so dann ist die Muskulatur auch schön warm. Dann kann man auch mal so einen kleinen Trampelpfad hoch. Der Trampelpfad ist nicht das Problem, die Anstrengung für mich. Ja, also immer wenn es mehr als 0,2 Grad die Ebene verlässt, ölig. Dann wird dir der Trampelpfad sehr gut gefallen. Ja, dann bin ich dann gleich voll durchgeschwitzt und muss durch die Kälte. Dann habe ich Knuspereis in meinen Ärmeln und das wird schön. Ach so, ja, das ist auch erwähnenswert. Ne? Wir haben ja gesagt, wir wollen auf keinen Fall nass werden, wenn wir hier durch die Gegend wandern. Von kalt sprach keiner, ne? Auf keinen Fall nass werden. Ich komme gleich raus, da sehe ich aus wie aus der Dusche. Das ist, ich verstehe überhaupt nicht, wieso du so agil unterwegs sein kannst. Du bist mir viel zu schnell. Oh. Turbo, Frank. Echt. Da gibt man dem einmal ein paar Wochen keine Chemo und schon rennt der durch die Gegend. Ja. Toll. Wolltest du mal erst unten ans Silo oder machen wir das zum Schluss? Ist mir egal. Wir können, wie wir wollen. Also. Warte, da muss ich mich mal erst sortieren, was ich will. Wir können dann, ja anfangen. Dann will ich hier ran. Gut. Weil unten, da kann man dann schön so auslaufen ins Gerade. Ja. Dann sparen wir uns nämlich diesen Trampelpfad. Der ist nämlich schmal und steil. Also der hat beides. Ja, aber da muss ja irgendwo an diesem Trampelpfad, schmal und steil, müsste noch eine Lore liegen. Ja, das ist der andere Trampelpfad, ach so. Schmal und steil. Ach, genau. Es gibt hier mehrere. Ja, da gibt einmal den, der unten vom Silo raufführt auf die erste Sohle. Und dann gibt es noch einen Trampelpfad, der quasi parallel zur westlichen Bremsbahn den Berg raufführt bis oben an die Bergstation von der Bremsbahn. Bin ich noch nicht gegangen. Das heißt also die steile Pfad, Bremsbahn, die über alle 3 Sohlen ging. Genau, genau. Ja. So erklimmen wir jetzt den Hömel. Ja, ach Mann. Ja, bergrunter geht bei mir besser mit Atmen und Reden. Ja. Das heißt, bergauf musst du das Reden übernehmen. Ja. Das ist jetzt ja mal bequem. Ja gut, ich kann. Hier läuft Wasser den Berg hinunter. Genau, hier parallel zu diesem Weg ist ein Bach. Ich dachte eigentlich mehr dieses Rinnsal. Ach, das meinst du? Ja. Die Entwässerung von der Wiese. Jupp. Genau. Vielleicht auch da oben von dem Haus, man weiß es nicht. Man hofft es nicht. Die alte Bekannte vorbeischwimmen. Tja, irgendwas ist immer, ne? Angeblich ist da unten auch ein Wanderpfad, der das auch nochmal abkürzt. Aber den habe ich versucht zu gehen. Der ist aber so verschlagen, also so viele Bäume draufgefallen und so, dass ich das abgebrochen habe. Okay. Ja, wir gehen auf die Ortschaft Wielpool zu. Das ist auch so ein Nest, das im Aussterben begriffen ist, habe ich immer so den Eindruck. Weil zum Beispiel in dem Haus hier, da heizt noch nicht mal mehr einer. Also ist quasi so ein bisschen wie die Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt. Haben die Dosenfischer so besungen. Ich habe gestern mal so in Kartenwerken geschwelgt. Oh. Und ich habe hinter Olpe, nördlich davon, ja, da geht ja richtig was ab mit Stollenmundlöchern. Oh ja. Und da müsste man mal so hier Beenolpe schöne Tagestouren hinmachen eventuell. Ja. Müsste man mal gucken. Gerne. Das wäre eine gute Idee. Und da vielleicht mal so ein Revier ausmacht und dann ein paar Sachen abfährt. Aber vorerst mal gucken. Ja. Genauso wie hier Richtung Rösrath, Gladbacher Kalkmulde. Und ja. Da gibt es ja auch noch einige Sachen. Ja, das ist auch eine gute Richtung. Ja, da hinten in der Olpergegend, auch im Sauerländischen, da waren ja fleißig. Da gibt es auch so eine Website, alterbergbau.de. Da ist auch viel davon beschrieben. Das ist natürlich klar, dass nach so langer Zeit man auch vieles nicht mehr auffindet. Ja, man muss gucken. Also finden kann man es schon. Ja. Wenn man Karten hat, gut, die Sachen, die zugeschüttet worden sind. Genau. Klar, ja. Da ist nichts mehr. Ich habe mir auch mal alte Topokarten angeguckt, ja, die ja zugänglich sind. Und da steht halt manchmal noch was drin. Ach so, das ist der Weg, der hier von unten gekommen genau, wäre. Genau, der wäre von unten gekommen. Um mal dem Ganzen ein bisschen Ausdruck zu verleihen, liebe Zuhörer. Mach da jetzt ein Foto. Der wäre von unten gekommen, der Weg. Gut. Ich nenne das Bild dann, der wäre von unten gekommen. Der wäre von unten gekommen. Ja. Ah, zack, haben wir wieder einen Index. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Sah im ersten Moment so ein bisschen aus wie ein Käse. Ja, ist auch Käse, wenn man eine Windel in den Wald wirft. Ach ja. Aber ich muss das Handy mal was körpernah fahren. Warum? Der Akku nicht gleich sagt, wie es kann. Ja. Ich habe meins mal voll gemacht. Das hatte ich mit dem Handy gleich auch. Ich hatte das schon mal. Dann war der voll, der Akku. Und dann war ich draußen eine halbe Stunde, drei Viertel. Man sagte irgendwo noch 50%. Also hier gibt es eine Menge Wildschweine, wie ich das sehe. Ja, das ist ganz gut durchgewühlt hier. Ordentlich aufgebrochen. Und deswegen ist das eigentlich ganz gut, dass es gefroren hat heute Nacht. Dann ist das nicht so matschig hier. Ja, ich hatte gesehen, wenn man hinten den einen steilen Weg hochgeht, ja, der, wie du sagtest, möglicherweise... Ja, da machen wir gleich mal noch richtig Höhenmeter da hinten. Ne? Da habe ich gesehen, der geht ja 200 Höhenmeter rauf, ne? Begeisterungsstürme. Ich öl ja jetzt schon. Soweit die Füße tragen. Ja. Ich bin hier nicht im Krieg. Dehydrieren über die Nase. Auch nicht schlecht. Ja, ist ja gut, wenn die Schleimhäute feucht gehalten werden, bei der trockenen Luft. Ja. Dann bleiben sie widerstandsfähig. Zu dieser Stelle gibt es ein Foto. Hier betritt man nämlich das Naturschutzgebiet jetzt. Dann definitiv. Es gibt ein Foto. Da gibt's schon ein Foto. Ah, hast du schon? Ja, das habe ich mal abgeholt. Gut, dann war das hier mal ein Gebäude oder ja, was davon? Genau. Das sieht ja so das aus. Da vorne hier ist noch ein Waschbecken. Ja, und du siehst hier das Streifenfundament. Ich muss mal eben gucken. Das war eins der Maschinenhäuser. Hier? Ja. Okay. Dieses Gebäude kann ich dir auf so einem historischen Foto sogar zeigen. Gut, darf man das? Ach so, ja, hier, jetzt sehe ich das Fundament auch. Das ist da abgebildet noch. 1950 stand das noch, also definitiv fototechnisch. Okay, ja, schön. Ja. Das fotografiere ich noch hier von hier vorne so ein bisschen. So eine Kuhle noch. Ja, da sieht man, dass es nicht sehr, und da hinten war auch noch ein Stein. Aha, Da war dann vielleicht mal irgendwie ein Mast drauf, ne? Genau, also da muss eine Stromzuführung gewesen sein. Ja. Weil die mussten ja, die haben ja mindestens zwei Maschinenhäuser gehabt. Einen unten an dem Silo, da wo dieser smarte Lautstärke junge Mann reingestiegen ist auf dem Video, du weißt. Ja, ob das jetzt smart ist. Ja. Der hält sich auf jeden Fall für smart. Ja, also Leute, die so eine Natur. Absperrung, die hält Leute, einen doch nicht auf. Leute, die durch Naturschutzgebiete trampeln, ja. Und die da noch stolz drauf sind. Ja, und dann jedem noch erklären, dass Verbote dazu ja, sind, übertreten zu werden. Genau, das ist in meinen Augen auch so ein bisschen eher meh. Aber. Das ist halt das Problem. Derartige Hausfriedensbruchdelikte sind meines Wissens Antragdelikte. Insofern, wo kein Kläger, kein Richter. Genau. Und was man nicht alles für ein paar Klicks und Likes und Followers macht auf YouTube. Ne? Ja, ich sage dir. Da steht der in dem Silo auf so einer Trennwand drauf. Ja. Also die hatte mal eine Stärke von maximal 15 cm. Ah, vielleicht auch 20. Ja. Aber er war auf jeden Fall mit den Turnschuhen da deutlich vorne und hinten drüber, ne? Ja. Obwohl heute sind ja die Schuhe, ich meine, die schaffen ja locker die 20 cm. Ja. Und wenn ich die jetzt von K2 sage, das sind ja mehr so Kindersärge, Elbkähne. Das kannst du vergessen. Die kleine. Nein, aber dennoch. Umso größer der Fuß. Ich meine. Man kennst mich ja, ne? Man kann ja hoffen, aber da das Video ja online gegangen ist, wusste ich, na, da kommt nichts Spannendes mehr, ne? Ja, ja. Ah, so, ja. Jetzt sind wir jetzt aber mal richtig an Fundamenten. Genau, da kann ich wahrscheinlich auch schon was zu sagen. Das ist ja supi, ja. Ja, zum einen geht hier der Trampelpfad runter, den wir dann gleich nehmen können, um mal unten am Video zu gehen. Und hier ist eine schöne Stützmauer. Dann haben wir hier eine schöne Stützmauer, genau, und eine Zuwegung. Zum Silo. Oder sagt man Silo? Silo. Gut, das ist auf jeden Fall ein Weg. Und diesen Weg darf man begehen, so wie ich das sehe. Das ist aber Normalspur, ne? Ja, du, da bin ich gar nicht sicher, ob das nicht einfach T-Trägerchen sind. Nein, das da vorne, also das ist T-Träger, aber da vorne, da ist ein Gleis, das ist Normalspur. Ne? Ja, von der Dicke her auf jeden Fall. Das heißt, da kommen wir nachher oder jetzt? Also der Weg endet da blind auf Mitte des Silos. Also das Silo geht ja runter bis zur Bahn, bis da unten. Ne? Ja. Und das endet, also den können wir jetzt mal am besten gehen. Okay. Ja. Gehen wir jetzt mal den Berg runter und nachher den Berg auch wieder rauf. Ach. Das wird uns wahrscheinlich heute öfter passieren. Ja. Habe ich wenigstens ein paar Schritte. Ja. Das könnte von einer Feldbahn. Das sieht nach Feldbahn aus, ja. Auf jeden Fall. Hat auch hinten die beiden Löcher für die, um die zusammenzuschrauben. Ja. Also um die zu verbinden. Hier vorne auch. Ja, cool. Aber hier ist jemand runter. Also entweder das waren die Schweine oder irgendeiner ist hierher spaziert. Ja, ich glaube, dass da immer mal wieder jemand runtergeht. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht eindeutig klar. Was man hier darf und was man hier nicht darf. Ja gut. Naturschutzgebiete bedeutet auf Wegen. Und so gesehen ist das ein Weg. Und da hinten, da können wir auch mal fotografieren. Ich fotografiere jetzt mal hier. Markierung, damit es nicht weitergeht. Ja. Guck mal, da ist das Stahlblech in den Baum eingewachsen. Ja. Baum frisst Stahl. Ja, und dann ist da auch die Schiene von der Feldbahn. Ja, definitiv. Interessant. Also das habe ich mal irgendwo gelesen, dass man das so ganz häufig gemacht hat, die Feldbahnschienen dann genommen, um irgendwas mal abzustützen. Stahlseil von der Bremsbahn. Ja. Aber insgesamt ist das hier schon in einem Zustand, dass man nicht mehr eindeutig, also wenn man sich nicht kundig macht, nicht eindeutig zuweisen kann, was wozu gehört. Ne? Schon ziemlich verfallen mittlerweile. Da, wo die Stahlplatten drin sind, da ist das Maschinenhaus. Ja, da oben ist dann die Rampe. Genau, das ist die Rampe und da geht es dann rein. Da ist die Treppe runter. Okay. Und über die Rampe haben die dann eingefüllt. So, und von hier gehen ja genug Leute in der Regel bis dahin. Gut, das ist. Die werden auch Gleise gelegen haben, um ja, hier drunter zu fahren. Definitiv. Das ist für die Verlade auf jeden Fall. Da oben die Treppe. Kommt man von da oben an den Brecher ran? Ein Stückchen kommt man ran. Okay. Und dann wird man ja hier, wenn man hier durchpeilt, da war dann die Verladerampe, dieses lange Stück schräg laufend, um händisch zu verladen. Mhm. Ja, für Drohnen ist das scheiße ohne Korb, weil hier ist zu viel Gebüsch. Das könnte ein Stromkabel drin haben, ne? Boah, weiß ich nicht. Das sieht mir moderner aus, das ist mehr so Mooszeug. Ja, modern kann ja sein, war ja bis 66 in Betrieb. Ja. Und wenn man dann, guck mal, hier gerade auf dem Weinfest. Sowas in der Richtung, ja. Das ist ja schon interessant, dass die bis 66 hier rumgefuhrwerkt haben. Das heißt, wir sind ja nicht wirklich in einem ganz lang stillgelegten Areal unterwegs hier, ne? Ja, das ist richtig. Dafür ist das schon erstaunlich zerstört. Ja, das ist ja klar. Es gibt ja immer irgendwelche Hansels, die gucken. Ja, und das Schlimme ist, seitdem das mit dem Materialdiebstahl aufkam, ne? Also wenn auch irgendwo Leitungen waren oder Altmetall oder sonst was, das haben die ja gnadenlos alle rausgerissen. Und das sieht ja hier aus, als hätten sie den Bruchstein mit Beton verkleidet. Ja, so sieht das aus. Das ist auch immer eine richtige Herausforderung fürs Herz-Kreislauf-System. Da gehen wir jetzt her, oder was? Das ist nämlich, ja, müssen wir nicht, weil das hat kaum, ich war schon bis zu dem Zaun, da gibt es auch ein Foto. Das ist die östliche, ja, Trasse, ne? Bremsbahn. Hm. Genau, da kann sein, dass die da diese, wie hieß denn das, wo die Loren auf einer Ebene blieben, Schrägaufzug, hieß das so? Das ist diese Rückkabelletzen, nee, wie hieß denn das? Ja, aber es ist im Endeffekt dasselbe Prinzip. Ne? Das heißt, aber wenn man jetzt mal in der Verlängerung guckt. Die bist hier auf die Ebene gefahren, das war's. Und dann da zum Brecher. Brecher. Also ich hatte jetzt gelesen, bei uns in Lindlar, da kommen wir irgendwann ja auch mal drauf, ja, gab es auch Pferdefuhrwerke mit Kaltblütern. Ja, die das dann gezogen haben. Die das gezogen haben. Ja, krass. Weil ganz zu Anfang, bevor es die Eisenbahn gab, nur mal so als kleiner Teaser, mussten die bis Engelskirchen, sind dann die Horpe runter. Ach echt? Das heißt, wow, bis zur Wolfsschlade haben die, ja, vom Kirschbäumchen aus mit 4 Gespannen bis, ja, nach oben gezogen. Dann, ja, blieb da oben ein Wagen stehen, die sind wieder runter. Ja. Und haben mit 4 Pferden hoch und dann sind die jeweils mit 2 Spännern, also 2 Pferde vom Wagen, dann, ja, nach Horpe runter. Ja, aber da konnten die alleine nicht. Bremsen musste dann der Fahrer wahrscheinlich. Ne? Ja. Also hier muss ja auch am Gebäude gestanden haben. Aber hier ist aber nach, ja, außen verpicht. Das Mauerwerk. Da weiß ich nur nicht, was hier, ja, gestanden haben soll. Das kriege ich aus den alten Fotografien nicht klar. Aber es muss irgendwas gewesen sein. Das ist ja auch wieder also irgendwo, Beton. Ja, aber irgendwo müssen die ja auch ihre Munition oder einen Sprengstoff gelagert haben. Könnte sein, ne? Könnte sein, dass sie es eventuell hier gemacht haben oder dass sie dafür irgendwo noch einen Bunker hatten oder so eine Art Keller. Für den Fall das, weil ansonsten, ja, das Risiko, das irgendwo bei den Sachen zu halten, ist natürlich viel zu hoch. Ja. Am besten noch neben dem Generator geladen. Ja, genau. Das hilft. Neben dem E-Motor. Ja, und hier hat man dann auch unter anderem einen schönen Blick auf die Firma Dörnberg. Ja, wir stehen dann jetzt oberhalb dieses Brechergebäudes, quasi in nördlicher Richtung, und stehen hier vor wirklich, also gut abgesperrten Gebiet. Da ist ein Wildzaun und vor dem Wildzaun ist noch einmal deutlich gelber Stacheldraht gespannt. Ja, und der gelbe Stacheldraht, der ist halt ähnlich wie der auch unten gespannt ist. Wobei unten, ja, ist ein größeres Loch und auch hier ist der Stacheldraht runtergetreten. Der Wildzaun auch. Und den Graffitis nachzuurteilen, wird das hier auch gern genommen. Und hier vorne ist auch das Loch, wo dieser Hansel in dem Video reingegangen ist. Genau. Ja. Auf dem Video sieht man ja auch, dass die Graffitis nicht nur außen auf dem Gebäude, sondern auch innen sind. Auch hier vorne, was auch immer das hier für ein Schacht ist, das scheint so eine, entweder sowas wie eine Klärgrube oder sonst was zu sein. Aber dafür ist die eigentlich schon zu klein. Geh davon aus, tatsächlich sind diese Zäune halt aus Verkehrssicherungspflicht des derzeitigen Eigentümers gesetzt. Genau, du schützt den dann vor irgendwelchen Ansprüchen. Genau, falls irgendjemand... Ja, noch steht das hier alles. Das wird auch weiter stehen. Ich glaube nicht, dass du das kaputt kriegst. Das sieht sehr imposant aus. Ich habe das von einem anderen Bauwerk hier im Steinbruch auch gedacht. Nämlich eine Unterführung unter der ehemaligen Bremsbahn. Aha. Und da gibt es ein Foto von 2018. Das ist ja nun mal gerade 4 Jahre her. Da ist die noch vollständig intakt. Und ich zeige dir gleich mal, wie die jetzt aussieht. Das ist das Bild, was du mir auch geschickt hattest? Genau. Okay. Da bin ich unsicher, ob das Bauwerk tatsächlich von selbst eingestürzt ist oder ob man gesagt hat, wir kriegen das nicht gesichert, wir machen das kaputt, damit da keiner unter der Brücke pennt oder so. Ja. Wie gesagt. Was? Ich verstehe das nicht. Das ist ein Witz, oder? Deine Aufnahme ist leer? Also wie kann das? Jetzt weiß ich ja nicht, bis wo der aufgenommen hat, ne? Neuer Klatsch, neues Glück. Ja, die Aufnahme verstarb irgendwann vor dem Brecher. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. Ich gucke jetzt sicherheitshalber mal, ob mein Ding überhaupt noch läuft. Ich sehe ein rotes Licht. Ja, das sieht gut aus. Ich habe eine Tastensperre drin. Ja, das habe ich nämlich auch. Ja, interessant. Nachricht aus ehemals. Ehemals möchte nicht, dass es hier weitergeht, aber egal. Auf jeden Fall können wir sagen, dass wir jetzt einen Teil, müssen wir uns halt irgendwie behelfen, tonmäßig. Ja, das kriegen wir hin. So, und da vorne ist das Ding, wo du sagst, ist was eingebrochen. Genau, das ist eingestürzt. Aber lass uns mal eben hier rechts gucken gehen. Ja, das ist also... Der Weg. Steinbruch selber ist ja imposant, wobei man jetzt hier auf die Fläche eigentlich groß nicht darf, weil Naturschutzgebiet. Hier gibt es auch so ein paar Findlinge, die so irgendwo so eine Demarkationslinie bilden. Ja, muss ich mal eben kurz ein kleines Video machen. Also da muss ich mal gucken, wie ich das veranstalte, ob ich die Videos irgendwo ins Netz setze, genau, ob man die irgendwo hinschmeißt, damit man die vielleicht dann dazu gucken kann oder so, keine Ahnung, da bin ich mal gespannt. So, ich habe jetzt hier einen Kessel und das ist der Kessel des Steinbruchs. Man kann da noch einzelne Ebenen sehen, zeige ich gleich nochmal in groß. Ich meine, hier war mal ein Geocache, ich bin mir nicht sicher, also, weil wir haben da mal unten geparkt, aber... Das war irgendeine andere Geschichte. Hm. Beschlägt das jetzt hier oder sieht das nur so aus? Hm. Kann sein, dass dein eigener Atem vor die... Ja, aber ich sehe das hier nicht beschlagen. Nee, das ist also nicht das beschlagen, ist, das ist nur... Ja, ich hab das Licht hier nicht so dolle bei diesem Handy. So, jetzt machen wir hier mal so ein Bild von dem... Kann man dann die einzelnen Ebenen vielleicht noch sehen. Das ist wegen dem Gegenlicht auch, was von oben kommt. Hm. Man sieht auch schön, wie hier sich die Geschichte aufgefaltet hat. Das heißt, wie schräg hier die... Sedimentschichten verlaufen, genau. Ne, gerade hier in dem Bereich. Wo und da oben ist was gebaut. Das ne? ist genau. Das war dann wahrscheinlich die Bergstation von der Bremsbahn. Genau. Ne? Wenn wir Glück haben, kommen wir bis dahin. Wenn der Weg zu schwierig wird, dann müssen wir das halt lassen. Ja gut, die Alternative wäre ganz außen rumlaufen. Entweder das oder hier an diesem Punkt könnte ich theoretisch mit der Drohne hoch und das Ganze überfliegen, weil da habe ich Sichtkontakt. Hm. Aber die habe ich heute halt nicht mit. Ja. Interessant. Also, was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben eine Überführung oder ja im Endeffekt die Schräge gesehen, die von der einen Bremsbahn noch übrig ist. Genau, wir haben im östlichen Teil. Wir haben eine, wir haben den Brecher gesehen. Wir haben diverse Mauern gesehen. Wir haben jetzt den Talkessel gesehen. Also, es ist noch da. Es sind noch Gleise vorhanden. Beziehungsweise ja, Gleismaterial, Gleismaterial so wild rumliegt, kann man eigentlich sagen. Oder was in Betondecken verbaut wurde und dann, als Bewehrung. Und jetzt gehen wir hier mal gucken. Ja, also die Gebäude, die machen ja so einen massiven und unkaputtbaren Eindruck. Und diesen Eindruck hatte ich auch hier von dieser Unterführung, als ich die auf dem Foto von 2018 gesehen habe. Und wenn man da jetzt mal hinguckt, dann stellt man fest, das ist komplett eingestürzt. Da ist jede Menge Wurzelwerk oben drüber. Ja, wobei, ich meine, das ist jetzt keine besondere Betondecke in einer besonderen Stärke. Also, ja? Das wäre jetzt auch nichts gewesen, wo du mit einem schweren Fuhrwerk hättest drüber fahren können. Da lief aber die Bremsbahn ja drüber, ne? Ja. Und wenn wir uns das mal nochmal... Aber das kann so alleine nicht gewesen sein. Ja. Ist trotzdem mal, das ist das gleiche Gebäude. Ja, ne? dann diese Platte, ja, aber die siehst du hier noch. Aber über der Platte und war was drüber. Und der Rest ist nur... Genau, da war was drüber und das ist weg. Und deswegen habe ich schon gedacht, ob man das nicht hat bewusst einstürzen lassen. Es könnte sein, dass sie das gesprengt haben. Genau, damit da keiner drunter... Damit da keiner frickelt, ja. Genau. Man sieht ja auch, hier war früher mal abgesperrt. Also ja. Hier geht ja immer noch... Ja, es ist so, ne? Hier hat ja auch viel Bruch gegeben. Und die haben ja teilweise diesen Stacheldraht einfach an die Bäume gemacht. Guck mal, der arme Baum zum Beispiel wieder eingeschnürt ist da vorne. Ja, mehrfach. Ne? So, und wenn der natürlich umfällt, der Baum, dann hast du hier auch keine Absperrung mehr. Nein, schau mal hier. Oh, ja, Tatsache. Auspuff. Ein Auspuff liegt im Wald. Ganz still. Und stumm. Was hängt denn da ein Auspuff am Baum herum? Was mag das für ein Auspuff sein, der da hängt am Baum allein? Könnte von einem kleinen Fiat 500 sein. Ah ja, oder von einem Mofa. So sind wir man nicht. Weiß es nicht. So fachlich versiert sind wir da nicht. Wir können auch Kfz fragen, angeht. Wo mag der zugehörige Motor sein? Den gibt es ja hier bestimmt auch noch. Ja, schon sehr interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an Baumkuchen, dieser Baum hier. Ne? So. Ja, ne? Ja. So, also hier kam... Ja, klar. Genau. Jetzt kann man es auch sehen. Hier kam die runter. Hier kam die runter. Hier war eine dieser Ebenen. Und da ging es zwischendurch her. Genau. Aber dann gehe ich davon aus, dass wir uns genau im Endeffekt jetzt auf der Ebene befinden und hier unter unseren Füßen die Gleise der Kleinbahn liefen. Richtig. So, ich mache jetzt einmal, jetzt müsste ich mal hier kurz hin. Mache ich hier einmal Knips und Mat runter und dann einmal den Gegenschuss für Berg hinauf. Und da sieht man auch da oben die nächste Ebene. Ja, da ist auch eine Durchführung da oben, ne? Ja. Auch sieht man schön abgemauert. Also im Endeffekt sind es drei Ebenen, die man hier sieht. Ja, das wird jetzt mit dem Foto nicht so toll rauskommen. Und das geht auch wirklich nur jetzt im Winter oder Herbst. Ja, im Sommer ist das ja alles verlaubt. Ne? Dann mit Verlaub ist das da ziemlich zu. Ja, und hier kann man mal von der anderen Seite gucken. Und zwar, wo kommt man da rein? Ja, da geht auch. Aha. Ja, so klingt das, wenn man die Haftung verliert. Ja. Also das war schon ziemlich massiv und ist jetzt massiv kaputt. Der Lichtschein kommt von oben, ne? Ja, der kommt von oben. Interessant. Ja. Ja, die Bremsbahn. Hoppala. Wird sich da durchfrickeln. So, hier geht dann der Weg rauf auf die Bergstation. Also der wird noch regelmäßig von Mountainbikern befahren, der Weg. Von daher muss der eigentlich recht zugänglich sein. Ein Durchgang sein. Unter der Bremsbahn, schräge. Von der Seite hier sieht man's ist auch, schon spannend. Ja, ne? Das ist ja ein massives Teil gewesen. Also, dass das eingestürzt ist, mag ich nicht glauben. Ich glaube, dass die das zerstört haben. Entweder, um zu vermeiden, dass da drunter Partys stattfinden. Da in so einer Höhle ist ja geil, ne? Ja gut, ich meine, viel Party war da mit Sicherheit nicht, aber ja. Alleine um hier dieser ewige Tourismus hier durchzugehen, weißt du? Ja, genau. Das Naturschutzgebiet zu schonen. Ja. Ja. So, dieser Weg ist bei Komoot als Weg eingezeichnet sogar. Dieser hier? Ja. Okay. Ja, im Moment sehe ich das auch nicht so als extrem kritisch an, hierher zu gehen. Ist weil das, ist das auch nicht. Ist nämlich alles befroren. Ja. Du trittst nichts kaputt und die Vegetation ist relativ unten. Und Eidechsen, so ein Zeug, findest du auch nicht an der Oberfläche. Die Eidechse, die ist jetzt sowieso eher stocksteif. Genau. Und liegt ein bisschen tiefer. Ja, wenn sie schlau ist, eine Schlaueidechse ist. Ja, es gibt auch Dummdechsen oder was. Das hätte ich vor 5 Jahren nicht gekonnt. Hä? Was, warst du da noch zu massiv oder was? Kannst den ganzen Garten mit ausstatten, ne? Der dicke Mann bleibt am Stein hängen mit der Fußspitze. Unfassbar. Aber keine Zecke, das ist schon mal gut. Ja, nee. Ach ja. Ja, Hammer. Sind ja ein paar Höhenmeter. Ja, jetzt machen wir ein paar Höhenmeter. Na, sehr schön. Ja, und da, wo wir eben gestanden haben, da waren ja die Kipperbuden, ne? Richtig. Die gab es ja auf jeder Ebene, damit man den Kram, den man nicht brauchte, gar nicht erst mit runternahm. Und wenn du hier mal so guckst, was hier an Steinchen und Steinen liegt, dann hast du... Ja, ist noch Pflaster. Ne? Das ist das, was der beim Behauen gesagt hat, brauchen wir nicht. Aber vielleicht ist auch das das Foto. Ja. Weil der ist nämlich noch vollkommen intakt. Der ist noch heile. Na klar. Das ist auch so. Aha. Also, was können wir vermelden? Wir haben noch eine zweite Unterführung gefunden. Und die ist intakt. Das kommt auch der Vegetation näher, die wir auf dem Foto haben. Ja, dann ist die unten jetzt vielleicht doch rein. Eingestürzt, was? Ja. Oh, Eiszapfen. Hier sind ja Eisen drin und vielleicht ist eins dieser Eisen durch oder die Eisen sind durchgerostet. Ja. Aber das heißt trotzdem nicht, warum soll es dann trotzdem gebrochen sein? Genau. Ja. Ja, und hier sind sie dann mit den Loren quasi auf der Kipperebene. Das ist ja schon interessant. Die Frage ist, wozu diente dieser Absatz hier? Ja, klingt schön hohl. Ich bin jetzt in dieser Unterführung, die unter der Bremsbahn durchgeht. Und hier sind auch Schrauben in der Wand. Was auch immer hier mal dran befestigt wurde. Siemens Lufthaken. Ob die nachträglich eingedreht wurden, man weiß es nicht. Auch ist hier ein sehr interessantes Sims, wofür auch immer das da ist. Abgelegt. Spannung. Wolltest du an die Abbruchkante? Da ist die Abbruchkante. Oder machen wir das von oben? Ja, zweidimensionale Fotografie. Ist immer schwierig. Offenbart jetzt leider nicht leider. Das. Also das ist schon toll. Ja, also stolpern in der Nähe ist ja nicht so gut. Ich habe eben hier den Weg drüber gefunden, war ganz okay. Ja, absolut. Was man jetzt auch sehen kann, ist ein Gemäuer auf der dritten Ebene. Der Weg dahin wird ein wenig abenteuerlich. Der geht hier direkt an der Kante lang, wendet sich in Serpentinen nach oben. Da muss man schon ein bisschen trittfest sein, so wie ich das sehe. Ja, hier kannst du jetzt parallel zu hergehen. Ja, aber da wäre ich äußerst vorsichtig. Ja. Die Spannung steigt. Aber es ist hier nicht verboten. Also hier fahren auch Leute mit ihren Mountainbikes her. Ich denke mal, das ist diese Mountainbike-Strecke, die man noch ab und zu sieht. Ja, es knirscht das Laub. Ziehen wir jetzt sicherheitshalber mal Handschuhe an, damit das mit dem Festhalten und dem Abstützen beim Runterrutschen besser funktioniert und ich mich nicht direkt zerlege. Der Frank, der ist noch unten an der anderen Unterführung. Ich traue mich jetzt mal alleine hier ein Stückchen hoch. Mal gucken, ich hoffe, es wird nicht zu rutschig und ich falle hier nicht runter. Das wäre doof. Ich werde verfolgt von Frank. Hier muss man dann ein wenig aufpassen, sagt der dicke alte Mann. Jugendliche würden sagen, oh, überhaupt kein Problem. Hier kann man ja ganz entspannt hergehen. Kann man eigentlich auch. Kleinere Serpentinen. Also die Wahnsinnigen, die sich hier mit dem Fahrrad runterstürzen. Ja. Oh. Hat der Fuß keinen Halt? Ist das auch nicht gut? Du musstest ja den steilen nehmen. Den falschen Abzweig genommen. Donnerwetter. Wir sind oben. Hier stand das Haus der Bremsbahn. Das Betriebsgebäude, wo die Bremse und die Rollen drin waren. Die Fundamente sind noch gut zu sehen. Massiver Beton. Ja. Auch wie unten, ne? Ja. So. Boah, jetzt habe ich aber auch Atmung. Oh, ein kleines Foto machen. Am besten, wenn du mal ein Stückchen da rausgehen könntest, dann kann ich mal von hier hinten aus das erste Mal und dann in Richtung des Abhangs. Es könnte eine Seilführung gewesen sein. Findet hier noch Schrauben im Fundament. Hier war also ordentlich was drauf. Und dann ging es hier den Berg hinunter ins Tal. Ich mutmaße, das hier war die... Hier war die Seilführung drin. Ja. Im Endeffekt hätte ich auch vom gedacht. Hauptseil. Ja. Die eine Seite. Vorsicht, hier ist ein fieses Loch da. Und hier, mutmaße ich, war das Betriebsgebäude für die Bremse. Was da vorne ist, da muss ich gleich noch mal gucken gehen. Ja, vorsichtig, da liegt auch Schnee. Ja, und das ist alles. Hier ist eine Normalspur. Ja. Und hier ist im Verhältnis dazu die Feldbahn. Die, ne? Feldbahn. Ja. Wie auch genau da. Ne? Man hat also hier immer die Schienen reingekloppt, um dann abzusperren. Aber wir sind jetzt höhentechnisch noch unterhalb der Autobahn hier. Ne? Das sollte man nicht meinen, wie hoch die Wehltalbrücke da ist an der Stelle. Ja, das wäre. Vielleicht haben sie auch deswegen hier unten das Ding kaputt gemacht, damit die hier nicht mit den Fahrrädern runterfahren. Hier die Bahn. Technisch, genau. Ja, damit die nicht bis ganz unten brettern, sondern vorher aufhören. Ja. Sonst machen die nämlich den letzten Abflug bis in den Brecher rein. Ja, nee, das weiß man nicht, was da drunter passiert. Ne? Wobei Gebäude glaube ich nicht. So, und ich denke hier, dieses hier, ja. Das war die Rampe. Genau. Auf der im Endeffekt der Wagen hier ankam, genau. von der Höhe. Und dann haben die hier seitlich draufgeschoben. Das Ding draufgeschoben, dann wohl von da genau. schräg und dann, mit dem Gleis. Und dann fuhr der runter und du hattest immer wieder diese beiden Rampen da unten, deswegen die gemauerten Teile. Genau, damit man damit die gerade sitzen konnten. Damit man waagerecht rauskommt auf die Schienen. Ich mach jetzt hier mal so ein. Dann ist das auf der anderen Seite doch diese Bremsbahn mit Gegengewicht, wo die Loren auf den Gleisen schräg runterfuhren. Und hier, das, wo die auf dem Plateau standen, verstehe ich das so? Auf diesem Schrägaufzug oder so? Ich könnte mir eher vorstellen, dass hier das Gegen. Ja, weiß ich nicht. Ja, also Gegengewicht brauchst du ja sowieso, ne? Nee, wenn du zwei Plateaus hast mit Loren, dann ziehst du ja immer das leichtere hoch. Stimmt. Aber hier könnte ich mir vorstellen, lief das Seil irgendwie unten. Ah, da müssen ja auch hier durch und sowas gewesen sein. Guck mal da. Ja. Also hier war ja richtig was drauf. Ja, klar. Und was mich hier wundert, ist, ich habe hier im Endeffekt eine Führung, die auch hier durch diese Träger geht. Genau. Das heißt, hier könnte eine Seilrolle drin gewesen sein oder hier irgendwie drauf. Ja. Also praktisch hier die Umlenkrolle. Ja. Also hier kommt es gerade, geht hier über die Umlenkrolle schräg nach unten. Ja. Und das Ganze mit dem Gegengewicht, weil wenn du hier eine Lore, obwohl. Ja, guck mal nee, aber du kriegst hier keine zwei Wagen hin. Nee. Oder die laufen zweigleisig ab hier, weil das die Bergstation, aber das glaube ich auch nicht. Das würde unten nicht durchpassen. Ich glaube, das hier hätte eventuell ein Gegengewicht. Da muss ich mir den Film nochmal ansehen. Ja, genau. Ja. Da gibt's ja in dem Film so, wo die Loren auf so einem Planum stehen. Ja. Und das vielleicht ist genau die Stelle hier. Das ist ja fantastisch. Weißt du, hier war auch irgendwas dran geschraubt außen. Hier liegt auch noch ein Stück Drahtseil. Und ich meine, wenn du unten die dicken Seile gesehen hast, da war schon richtig Dampf. Ja. Das hatte was. Die Reste der Bergstation. Knaller. Der Kohlmeier-Steinbruch. Ist schon interessant. Aber wenn du mal schaust, also wenn hier die Kipperbuden gestanden haben, ne? Ja. Und hier kam die Bahn, dann siehst du, hier hatten sie ja mit Eisenbahnstücken abgesperrt. Ja, genau. Und dann siehst du, wie der hier im Endeffekt so eine leichte Kurve macht bis auf das Podest Plateau, drauf. Ne? Genau. Also das könnte schon hinkommen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die hier... Und hier waren die Kipperbuden. Guck mal, was hier für Steine liegen. Ja. Der hier ist ja behauen. Ja. Das sieht man ja. Guck. Das ist einer den von hat er nur aussortiert, war wahrscheinlich zu schmal für einen Pflasterstein. Ne? Genau. Und hier auch. Überall liegen die. Ja. Ja, und die hatten ja hier mehrere Gleise. Ne? Also die hatten im Endeffekt eine Reihe Kipperbuden, dann kam ein Gleis, dann eine Reihe Kipperbuden, dann kam ein Gleis. Genau. Und auf jeder Sohle quasi. Ganz viele von denen. Ja. Und das beidseitig. Das sieht natürlich wüst aus mit den umgestürzten Bäumen hier. Aber man kann sich das schon vorstellen. Aber das hier ist diese Downhill-Strecke. Da oben kommen die runter. Und ich meine, das ist natürlich fraglich. Eine Downhill-Strecke im Naturschutzgebiet, nun ja. Ja, das ist... Und auch hier kannst du sehen, das hier, das ist ja auch eine Abraumhalde, ne? Genau. Da, das siehst du alleine schon von der Struktur. Wie die aufgefüllt ist, genau. Und ich sag mal, den Weg, den hat es ja immer schon gegeben. Ja, wir können da mal ein Stück raufgehen. Da oben müsste eine Lore liegen oder der Rest davon. Ja, naja, hier geht es jetzt nochmal schön den Hömel rauf. Da haben wir gleich das Gipfelkreuz erreicht. Nee, du kommst nicht weiter. Wir müssen den Weg gleich wieder zurück, leider. Das ist kein Rundweg. Wie, wir müssen wieder zurück? Das ist kein Rundweg. Klar ist das ein Rundweg. Es geht da hinten weiter rum. Der hört aber da auf. Nee. Nicht laut meinem Kartenwerk. Ja? Wehe. Ja, stimmt. Ja, ja. Das hier ist aber auch geschichtet. Das ist nicht... Das ist gebaut. Ja. Vielleicht ist das hier dieses, wo die einfach nur... mit diesem Drahtseil runter sind. Das könnte fast sein, ne? Diese Drahtseilbahn, ne? Genau. Oh, das ist der Weg. So, und der geht hier, da sind wir dann. Ja, da können wir einen großen Bogen gehen, aber der geht bis nach. Ja. Und da kommen wir hier, unten wieder hier, raus. Hier unten, das müssen wir finden, dass wir da runtergehen. Ja, das kriegen wir hin. Sonst sind wir nämlich zu weit ab vom Schuss. Ja, wir sind ein bisschen ab vom Schuss. Ja. Wir müssen Kilometer gehen, bis wir an die Rampen kommen, aber das ist kein Akt. Das müsste klappen. Ha, da kommt die Holde. Das ist gut. Ja, das wird jetzt relativ asynchron. Weil Frank und ich gehen jetzt nicht nebeneinander. Wir steigen jetzt quasi bis zur Steinbruch-Abbruchkante hoch und gehen dann oben an dem Rand entlang. Da war eine Drahtseilbahn. Na, haben wir ein paar Schritte, Frau, wa? Man kann von hier das Fundament der Bremsbahnstation sehen. Nee, da oben ist der höchste Punkt. Ja, guck mal, hier ist der. Das Teil, war das Ding, wo die sagten. Wo die Drahtseilbahn eingehangen wurde, wahrscheinlich, ne? Ja, und das war nämlich die hier. Ja. Und das passt nämlich auch, weil das hier die Verlängerung ist. Und das kann man alles so schön einsehen. Da gibt es für mich überhaupt keinen Grund, hier diese Absperrung zu überklettern. Nein, überhaupt nicht. Das ist völlig unnötig. So, ich stelle mich jetzt mal hier in die Richtung. Genau, in die Flucht. In die Flucht von diesem. Von der Bahn. Nehme ich mich selber auf, das ist auch blöd. Dann drehe ich mich hier um. Hier vorne war auch noch. Hier haben sie mehrere Sachen eingeschlagen. Das heißt, hier war auch eine Führung gewesen. Siehst du das? Und wenn ich dann hier runter gucke, den Weg, den wir jetzt hochgekommen sind, das war dann das Gleisbett in dem Film, wo einfach nur Loren mit einer Drahtseilbahn abgelassen wurden. Ja. Das heißt, hier war es etwas steiler und hier hat sich eine Bremsbahn nicht gelohnt. Deswegen bremste man die ganz einfach hier oben über ihr Eigengewicht mit einer Bremse ab. Genau. Und ich kann mir vorstellen, ja gut, wie sie die hochgekriegt haben, ob die hier oben jetzt einen Seilzug hatten, um die wieder hochzuziehen, keine Ahnung. Oder ein Elektromotor. Oder ein Elektromotor, das ginge. Ja. Ich muss noch mal gucken, oder ob die zwei Gleise hatten, keine Ahnung. Der Steinbruch hier war ja größter Stromabnehmer in der Region. Das konnte auch erst realisiert werden, nachdem man noch ein schönes Kraftwerk an den Start gebracht hatte. Wasserkraft natürlich, wie sich das gehört im Oberbergischen. Was ich vielleicht mal machen sollte, ist an dieser Stelle hier, warte, noch mal klatschen, weil wir haben mehrere Erzählungen, die asynchron laufen. Und da muss ich das ja auch asynchron, damit man dein Erzähl und mein Verzähl hören kann, etwas anders schneiden. Aber das geht. Ja. Damit wir einen Anschluss wiederfinden. So, also das ist jetzt doch ziemlich auch körperlich beanspruchend für so Freizeitspaziergänger wie mich. Ist bei mir nicht ähnlich. Weil. Was red ich für einen Scheiß? Bei mir nicht ähnlich. Das ist der Sauerstoffmangel hier oben in 280 Meter Höhe. Ja. Es ist hart. Auch für mich. Aber ein schöner Weg. Ja. Schmal, steinig. Heute glücklicherweise gefroren. Fehlt ja eigentlich nur noch ein Schild, hier kein Winterdienst, ne? Ja. Auch bin ich gespannt, was morgen meine Oberschenkelmuskulatur sagt. Hechel. Huiuiui. Laut der Ortung sind wir gerade den Hang runtergefallen. Laut der Ortung sind wir gerade den Hang runtergefallen. Ja, ich erinnere mich. Deswegen tut mir auch das Kreuz so weh. Ah. So, hier müsste jetzt gleich ein Abzweig kommen. Ich nehme alles, was irgendwie nach rechts geht. Jo. Und dann sollten wir da vielleicht auch auf das Catering-Team warten. Ah, die kommen schon. Die sind spärlich ausgestattet. Wenn die zu nah sind, dann haben wir sie mit drauf. Und dann klingt das so nach Mansplaining. Gibt es eigentlich auch, haben Vögel versucht, Höhlen zu machen in diesem Dürrständer. Baum. Ja, hier wäre doch wahrscheinlich dann der Abstieg. Könnte sein. Ja, da halten wir mal kurz inne. Was sagt denn der Kompass, auf wie viel Meter Höhe sind wir denn jetzt? Es reicht. Es wird gewunken. Die Frage ist, wo es hierher geht. Ist das jetzt der richtige Weg? Ist es nicht der richtige Weg? Da muss ich mal bei irgendeiner Karte gucken. Nehmen wir dieses Geocaching mal. Oder CGeo, wie auch immer. Karte. Hast du ein Tempo mit? So, da. Jetzt hat es mich auch erwischt. Ja, sind wir auf dem Weg im Prinzip. Gehen jetzt hier runter. Ja, ist doch super. Ja, Andreas ist schon vor. Ne, das ist noch längerer Weg. Nee, das kann ich ja nicht. Also hier kommen wir jetzt gleich. Na, hier sind wir gleich in Wielpool wahrscheinlich. Ja. Ah, Sie kommen. Der Weg nach oben auf den Berg hat mich ganz ordentlich geschlaucht. Ich bin ziemlich verschwitzt und wir haben Minustemperaturen. Das ist nicht schön. Das macht jetzt weniger Spaß. Aber es hilft nichts. Da muss ich jetzt durch. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr erkälte. Hier kann man aber auch mal ganz schön schnell, ganz schnell werden, wa? Ja. Mann, Mann. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe hier 10 Stunden in diesem in diesem schönen Steinbruch gearbeitet und muss dann hier runter nach Hause. Ja, jetzt das ist wohl wahr. Jetzt wird der Weg gnädiger zu uns. Guck mal, wie schön. So, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, war das Silo von unten. Ja, da gehen wir jetzt gleich noch hin. Da sehen wir auch vielleicht noch die Schütten. Locker einen Kilometer von weg. Ich muss mal irgendwann sehen, dass ich mir so ein Drainageunterhemd besorge. Weißt du, was so die Feuchtigkeit vom Körper wegführt. Ja. Wenn es danach draußen in den Klamotten ist, ist mir das egal. Aber Hauptsache nicht direkt so kalt. Ja, aber es ist doch einiges übrig geblieben, was man jetzt immer noch sieht, ne? Ja, das ist, sagen wir mal, 266 erst stillgelegt worden. Wobei das jetzt dann, ja auch schon ein paar Jahre sind. Das sind ein paar Jahre, ja. Also ein halbes Jahrhundert ist das schon her. Und wenn man sich die Schrauben im Fundament ansieht, die ja ganz normal metrisches Gewinde sind. Ja, genau. Und die sind zwar verrostet, aber das Gewinde ist noch gut. Also einmal das kurz mit dem Gewindeschneider nehmen, ne? Rüber, da kannst du noch was dran festmachen. Ja. Das sitzt noch ordentlich. Das Brechergebäude von außen noch recht schick. Ja. Ich denke, innen dürfte es auch nicht zu stark verbrochen sein. Man geht halt nicht rein, weil es abgezäunt. Nee. Aber da gibt es ja dieses Video, was ich allerdings nicht... Was ihr selber suchen müsst. Genau, was ihr selber suchen müsst, weil ich das nicht verlinke, weil ich unterstütze halt dieses Verbote übertreten nicht. Das ist auch nicht unsere Intention. Nee. War trotzdem interessant, die Bilder zu sehen. Ja. Und das ist natürlich schade, dass... Ich kann ja Handzeichnungen machen. Dass man so Bilder nicht kriegt auf legalem Weg, das müsste ja eigentlich auch möglich sein. Du musst eigentlich nur die, ja mit der ist Linzer, das die Linz Basalt AG? Genau, mit der Linzer Basalt AG flirten. Da braucht natürlich dann halt auch Vorbereitungszeit. Da gehst du nicht mal eben, ich habe jetzt Bock auf den Sonntag mal dazu gucken zu gehen. Ne? Du musst die eigentlich nur fragen, ob du da mal hin darfst. Ja. Die sollen dir das mal gegen eine Haftungsausschlusserklärung deinerseits erlauben. Ja. Und ja, dann sagen die, gut, also auf eigenes Risiko werden wir das nicht verfolgen, wenn du das machst. Ja. Ist aber dein Problem. Den Rettungseinsatz zahlst du. Eben. Ne? Das ist ja im Endeffekt, sagen sie dir nur, wenn irgendwas passiert, zeigen sie dich nicht an. Ja. Das reicht ja. Und der Rest ist dein Problem. Weil die Verbotsschilder sind ja immer noch da. Na, und dann ist doch gut. Oh, gut, dass das hier so schön zugefroren ist. Ja. Da gibt es übrigens auch noch ein düsteres Kapitel, aber da kommen wir dann in Lindlar mal drauf. Ja. Ist schon wieder viel zu weit, wir hätten hier eben abzweigen sollen. Ich guck gerade, wo? Ich sehe da keinen Abzweig. Wir sind von hier gekommen. Ja, ist das der, den wir hochgekommen sind? Nee, der ist hier der. Weil den hätte man nämlich hier runter gekonnt, aber es ist ja egal. Hier müssen wir jetzt... Ja, dann müssen wir halt durchgehen bis hier zu dem Knick und dann gehen wir hier runter und dann daher. Oder wo müssen wir hin? Auf Wilsiefen müssen wir laufen. Quatsch, wir müssen ja auf Wilsiefen. Ja. Nee, ist doch super. Da kommt jetzt gleich rechts ein Abzweig. Genau. Und dann sind wir wieder in Wilsiefen, wenn du so willst. Und dann ist ja schön gerade bis zur Rampe. Wo wir gerade da bei dieser kleinen Kaule vorbei sind. Das ist ja im Oberbergischen ja ohnehin immer so gewesen. Damals, ne? Ehemals. TM. Dass man, wenn man Steine brauchte, die sich einfach auch mal so selber gehauen hat aus dem Fels. Ja. Weil man es konnte. Das. Ich meine, die meisten Leute waren ja auch in irgendeiner Form entweder Steinhauer oder Pfeilenhauer oder irgendwie was anderes. Genau. Moin. Hallo. Ich meine, was man heute als, sag ich mal, IT-Experten im Bekanntenkreis hat, hatte man damals halt von der steinbrechenden Industrie. Die verstanden sich schon darauf. Ja, überleg mal, wenn hier so viele Menschen in den Steinbrüchen gearbeitet haben, wenn man so guckt, wenn du irgendwo Güter hast, eine Burg, einen Gutshof, einen großen Bauernhof. was auch immer, der schon in der alten Zeit stand. Du hast in der Regel immer in der Nähe einen kleinen Steinbruch. Im Abzweig, den ich gehen wollte, sind wir vorbeigerannt. Na, mach das. Dann nehmen wir halt den. Ja. Das ist jetzt kein großer Umweg. Und dann ist die Frage. Ist das da ein Hundeplatz? Ja. Vorsicht. Genau, wenn wir den gehen, dann kommen wir nämlich auf Wilsiefen wieder. Und dann können wir eben das Stück runter zum Silo gehen und zurück. Ja, das war ja der Plan. Das ist nicht weit. Ja, hier hat unsere Besichtigung begonnen. Aber hier endet sie nicht, denn... Wir gehen unten noch einmal rechts quer zum Wielpool und schauen uns die Silos bzw. die Rampe an, von der aus den Silos die Eisenbahnwaggons oder auch andere Fuhrwerke direkt beladen wurden. Ja, nicht LKW, wie man behauptet. Naja, vielleicht die auch, aber... Aber als das mit der Bahn war, da war noch nicht so viel mit LKW. Da war eher Pferdefuhrwerk und alles. Ja, gut, jetzt in den 60ern, das war dann... Schon, ne? Ja, aber das war halt nicht der Anfang des Steinbruchs. Nee. Ne? Insofern ganz zu Anfang, da war noch nicht so viel mit LKW und... Ja, 1927 haben sie das Ding gebaut oder war da abgebrannt oder beides. Da hatte man das an LKW, was noch aus dem Ersten Weltkrieg durch die Gegend fuhr. Ne? Ja, hier war ja auch eine... Genau, die ist im Film sogar zu sehen, das Häuschen, das gibt es im Film zu sehen. Da weiß man auch, dass da ein Strommast anlandete. Dann könnte das das Steuerhäuschen sein für den Draht, der hier neben der Bahn hergelaufen ist. Genau. Mit denen die Sachen... Hier ist eine abgebogene Regenrinne. Ich bin nur gerade so erstaunt, dass die hier gestern drüber gefahren sind. Das sollte man dem Gleis nicht... Doch, du siehst hier oben... Schissen, ne? Du siehst hier diese leichte Abschürfung, das ist siehst du. Und du siehst es auf der Seite mehr, weil die Kurve hier nach außen geht, da ist der Druck stärker. Dann müsstest du hier in der Innenseite, hier hast du auch innen dieser... Ja, hier ist auch so eine abgescheuerte Kante. Ja. Ja. Ah, da kommen Radfahrer. Ja, und hier haben die dann mit dieser elektrischen Drahtseilgeschichte die Waggons in Normalspur weitergezogen. Gezogen, genau. Bis zum Beladepunkt. Bis zum Silo da vorne, bis zum. Auch wie oben im Steinbruch gemacht, hier abgesteckt mit solche T-Eisen, Doppel-T. Ja, das ist aber hier alles noch die Kleinbahn. Ja. Hallo. Hi. Hi. Gucken auch schon sehnsüchtig. Guck mal, und hier ist noch ein alter Strommast, der da hochführt. Hängt sogar oben noch ein Isolator dran. Ja, und hier sieht man dann das imposante Brechergebäude. Ah, die Mädels kommen es doch hinterher. Ja, sind auch dabei. Hier hat sich auch einer versucht hochzugehen. Der hätte es einfacher haben können, aber... Ja, der Weg ist das Ziel. Das ist auch eine Art und Weise, einen Sturz zu bauen, ne? Mit Schienen. Ja, aber Eisenbahnschienen waren damals super verfügbar. Das war quasi die Bewährung, die man am besten hatte. Konntest du überall drauflegen. Denn das war ja Teil des Geocaches, dann die Rollen da oben zu zählen. Ist gut möglich. Ja, die Arbeiter haben ja dann da oben drauf gestanden, um dann die Schütten aufzuziehen. An einer Schütte hängt auch sogar noch so ein Eisen dran zum... Oder ein Zwei. Zum Aufmachen. Ja. Aber du siehst ja auch da ist ja immer noch was drin. Ne? Ja. Du siehst also, hier vorne wird es immer noch durchrutschen. Und Genau. Die haben sogar noch Sandsiebe hier zwischendrin. Und hier ist halt noch die komplette Verladerampe. Genau, das war ja auch dokumentiert, wie die mit der Verladerampe hier umgegangen sind. Ne? Ja, tja, jetzt müssten uns die Mädels mal überholen. Das heißt, im Endeffekt war hier das Nebengleis. Ja, die geht fast bis in den Ort rein, die Rampe. Dann müssen die da vorne, wo das BÜ-Schild steht, müssen die ja wieder aufs Hauptgleis gegangen sein. Ich finde das nur interessant, dass die Weichen abgebaut haben. Die scheint man woanders besser gebraucht zu haben. Na gut, was willst du hier mit den Weichen? Ja, so hast du ein durchgängiges Gleis. Ne? Warum ist das denn ein Bahnübergang? Das ist sogar Hier vorne wahrscheinlich. Mit Schaltung hier zwischen? Ja, wahrscheinlich da. Also da ist ein Kontaktgeber und da ist ein Kontaktgeber. Das ist auch noch so ein Kanalding. Warte mal, ich muss da mal eben gucken. Wenn man das da hinten gesehen hat, da sollte man nicht meinen, dass die da gestern mit der Bahn drüber gefahren sind, ne? Da ist ja das Gleis mit Geröll zugeschüttet. Ja, da ist was abgegangen von dem Hang in Höhe des Übergangs. Ja, genau, das war aber bis am Gleis. Also die haben da drüben eine Uferbefestigung auf der Seite, direkt da vorne gegenüber. Vielleicht hat es hier früher mal eine Brücke gegeben. Aber auf der anderen Seite sehe ich aber keine. Tja. Ja, hier hat auch mal einer versucht, drauf zu gehen. Ja. Also das ist unnötig, da braucht man gar nicht machen. Also das ist auch interessant, wie die das hier gemauert haben, ne? Ja. Hinten wild und dann vorne so eine Sichtschicht davor quasi, ne? Wobei die ja hier auch zur Entwässerung ja, die Löcher immer in ihre Löcher gelassen haben. Genau, so trocken war die Trockenmauer also nicht. Nee, aber alleine schon schlau, diese Rampe, ne? Die ist ja relativ weit nach hinten gebaut. Ja. Das heißt, konnte man hier vorne, da ist ja auch so eine Art Durchgang noch, konnte man da vielleicht auch noch an den Brecher ranfahren? Wahrscheinlich, ne? In irgendeiner Form. Um da von oben noch mal was zu laden. Ja, wobei. Da ist auch Fels, guck mal. Da geht es aber nicht zwischendurch. Ah, doch. Ne? Da ist nämlich ein Durchgang. Ja, hier. Und da konntest du rein. Genau, oder? Sieht ja, das ist die Silo-Schräge. Ja. Aber wenn da... Da ist doch ein Gang drin in der Schräge, oder? Vielleicht für hatten, genau eine Lore. Vielleicht hatten die da ein Sandsieb und ein Förderband. Sowas. Ja, das kann sein. Weißt du, das heißt, wenn da drin immer noch Sand oder Kleinzeug war, ja, dass sich das ganz einfach noch beim Rutschen abgerollt hat und dass sie es da mit einem stetig Förderer rausziehen konnten. Ja, das kann sein. Weil der muss ja auch irgendwo hin. Und das kann ja sein, dass der zuerst mal gerade läuft und dann irgendwann schräg nach oben hier hoch. Auf der Seite ist es nämlich zu, das Silo. Ja. Ah, da sieht man einen Stromanschluss nach, guck mal. Ja, genau. Drei. Aber ich kann mir vorstellen, wenn dieser, du hast hier die Schräge weiter oben. Das heißt also, wenn dieser Dreck, der hier vorne liegt, weg wäre, dann könntest du vielleicht da hinten auf das Ding gucken. Noch drauf schauen, ja. Ja. Ja, cool. Ja, ja, da auch oben den Berg rauf, das war ja total spannend. Ne? Und dann gibt es diese schräge Rampe ja doch noch da. Nee, nur hinter dem Gebäude. Du kannst nur hinter das Gebäude. Okay. Also ja, gut, das könnte, ja, das könnte da auch die Theorie stützen, dass das ein Band ist, ne? Dass das ein Band war. Ja. Weil da kann ja im Silo im Endeffekt die Umlenkrolle für das Band sein, genau, oder für dieses Becherwerk. Ja, spannend. Ja, dufte. Und hier alles so kleine Hütchen und Häuschen. Und ja, und die Wand abgestützt vor allen Dingen. Ja. So, in 1,2 Kilometer erwartet sie eine frische Tasse Kaffee. Das ist schön. Da freut sich der Papa aber. Jo. Ja. Ja, ist ja doch noch einiges übrig geblieben. Allerdings, ich bin echt beeindruckt. Hatte ich jetzt auch nicht mit so viel gerechnet. Warst du das letzte Mal noch nicht ganz oben? Nee. Da war ich, das habe ich ganz ehrlich gesagt, da wollte ich nie rauf bisher, weil ich gedacht habe, das lässt du dir mal übrig, für wenn wir hier langlaufen. Ja, ist doch schön. Ne, damit ich auch noch mal was da Neues sehe. Da hast du noch ein bisschen Überraschung. Ja. Ansonsten hatte ich den ja hier und da schon auch ganz gut abgegrast gehabt. Für den der hier auf der Wiese fährt. Genau. Das hat was. Ja, man muss ja mit dem Trecker auch auf die Wiese können. Und dann ist besser, man hat einen Bahnübergang. Genau, mit lauter meiner Kreuze. Mit, genau. Aber hier, wenn du mal guckst, ne, wie krumm hier das Gleis ist, ne, wenn du das hier in der Flucht siehst, ne, so Dengel. Ich sag mal so, lass mal so stehen mit der Fahrerei. Ich interessiere mich ja für Eisenbahn auch. Und daher weiß ich, man kann auch Museumsbahn so machen, dass das funktioniert. Ja. Und dass das auch eine Corona-Krise übersteht. Da muss man aber halt, und da muss man auch sagen, da muss man mal im Schwäbischen sich anschauen, wie das funktioniert. Da ja, haben die sie Schwaben so, können das sowieso, die können ja alles. So, da haben sie nämlich sogar Museumsbahn aufgebaut auf eine Strecke, wo nicht ein Meter Gleis mehr lag. Haben das neu errichtet und peu sich erschlossen und wirklich toll. Und im schönen, vernünftigen Betrieb. Die lassen nicht einfach den Nikolausfahrt ausfallen. Ja. Aber das kann man ja mit vielen Sachen machen. Ja. Hier irgendwo in Alpen oder wo? War das in Alpen? Ich weiß gar nicht. Oder in Tirol oder irgendwo, keine Ahnung. Da haben sie auch so eine Bremsbahn wieder aufgebaut von früher, damit das eben nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Das geht alles. Und die Lok, die in Linde am Bahnhof steht, ne? Ja, die Baureihe 50. Das ist ja nicht die Originallok, die der... Nee, die ist ja nicht die. Sich damals... Die, nein, langsam. Die Originallok, die sich damals der Herr Wirtschaftsprüfer geholt hat. Ach so. Ja. Der war ja... Also der war Wirtschaftsprüfer aus Köln, hat den alten Bahnhof gekauft, restauriert. Ja. So mit Gästehaus und so. Sehr, sehr schick. Und als ich auf dem Gymnasium war, hat der dann diese Lok gekauft, weil er dachte, er könne damit bis zum geplanten Freilichtmuseum fahren. Okay. Problem war aber, also er hatte das Bahnhofssignal, er hatte das Vorsignal, ja. Er hatte Gleise, er hatte Weichen, er hatte alles. Aber er durfte mit der Baureihe 50 nicht übers Linder Viadukt. Das hätte erstmal aufwendig saniert werden müssen. Ja. Und da wollte das Land kein Geld zuschießen. Ja. Darum starb dieser Plan. Ach, interessant. So, der war aber auch dem Dieringhausener Eisenbahnverein da, ja. Ne? Ja. Sehr zugetan. Klar, wer hätte es gedacht. Ja, logisch. Und hatte auch sehr viel Geld reingesteckt bei denen. Was, als er verstarb, die Erben hätten es alles gern wieder gehabt, ja. Also die Kohle. Da muss dann wohl auch irgendwie prozessiert worden sein, keine Ahnung, ist ja auch egal. Hm. So, aber irgendwann suchten die Leute, nicht die in Dieringhausen, aber generell eine Lokbaureihe 50 ja. zum Restaurieren. Und diese Baureihe, also diese eine Lok mit der Nummer, die damals hatte, ja. die da stand, die stand auch mit der Front in Richtung Linde, okay. also nicht in Richtung, nicht in die Richtung, nicht in die Gegenrichtung, ja. in der die jetzt steht. Die war noch restaurationsfähig ja. und ist dann nach Heilbronn gekommen. Okay, gut. Wo die aufgebaut worden ist, die fährt jetzt wohl wieder. Okay, ja. Seit Jahren. Da würde ich gern mal mitfahren irgendwann. Und damit der Bahnhof nicht so verwaist aussieht, hat er dann eine andere gekriegt, Baujahr 50. Nein, nein, die so marode ist, dass sich da nichts mehr ja. lohnt. Ja, ja. Und die steht halt jetzt okay. da und verrottet. Ist so. Das ist auch schade. Leider. Ne? Ja, aber gut, da hat er auch noch einen Radsatz stehen. Ne? Ja, ja, das habe ich gesehen. Also ich habe da auch noch von, da gab es auch mal einen Geocache. Und die Gleise bis zur Brücke und auch die Signale, ja. die gab es damals, 2005 noch. Die waren auch Teil des Geocaches, die wurden erst später abgebaut. Mhm. Und ich war mit meinem Sohn irgendwie ein paar Monate, das war auch im Winter, ja. paar Monate bevor die alte Lok wegkam und die neue dahin noch da gewesen. Also K1 hat die alte Lok als Kind noch gesehen. Ich weiß auch nicht, ja. wie oft ich seinerzeit mit meiner Großmutter von da bis nach Lindlar zum Einkaufen und wieder zurückspaziert bin. Ne? Hm. Da gab es halt die Trasse in dem Form noch nicht, sondern da gab es halt einen Waldweg. Die Trasse war zugewachsen und das sah in meiner Kindheit auch bei uns im Ort noch ganz anders aus. Aber das wird ja. mal irgendwann in einer anderen NAE-Geschichte ja, laufen, ja. wenn wir den dortigen Steinbruch mit Steinhauerfahrt und der Sülztalbahn verquicken. Zumindest in unserem Bereich, nicht die ganze Sülztalbahn, weil was in Deutz passiert, das ist ja nicht unser Problem. Nee. Ja, die ging ja weit rauf, ne? Die ging bis Deutz. Ja. Immekeppel, unter Eschbach, Hoffnungstal. Und da ist ja irgendwann auch jetzt eine Verbindung gewesen nach Engelskirchen dann. Ja. Aber das wurde ja dann, nachdem das aus für die Bahn kam, wurde die Radklapp abgebaut. Ja. Und ja, wie bekannt ist, ja. in meiner Kindheit lief der alte Bahndamm ja hinter unserem Haus lang und war abgezäunt. Mhm. War komplett zugewuchert, durfte man nicht spielen, bla. Und irgendwann hat die Bahn dann verkauft. Mhm. Und ja, jetzt steht unser Grundstück, also ne, und weiß ich nicht, der Zwinger ja. vom Hund, der steht jetzt eben auf dem alten Bahndamm. Ja, ja. So. Also hatte ich von klein auf einen Bezug zu dieser Eisenbahn. Zu der Bahn, ne? Ja. Wenngleich ich die wahrscheinlich einmal in meinem Leben oder zweimal fahren sehen, als ich noch ganz klein war. Aber ich bin nie mitgefahren, ja. soweit ich weiß. Die fuhr ja, also Personenverkehr war ja 66 schon nicht mehr. Ja, richtig. Und damit machen wir dann für heute diesen Sack auch zu. Sollen wir die Aufnahme jetzt ausmachen? Können wir. Dann, ne, weil kommt ja nichts mehr, ja. denke ich so. Ich schalte jetzt mal um. Also der scheint ja hier immer noch weg. Eine Stunde für, ach meine Fresse. Thank you.